Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Es ist tatsächlich soweit, die 300. Folge unseres Podcast-Formats, besser gesagt unseres Weekly-Formats, steht an. Irgendwie hatten wir es immer auf dem Schirm, aber wollten es nicht so richtig wahrhaben. So ab der Folge 295, 96 sagten Chris und ich, oh, da ist ja bald 300, aber ob wir da irgendwie was machen, ob wir live gehen, ob und wie wir die Userschaft mit einbeziehen, das ist irgendwie so an uns vorbeigegangen, bis, ich weiß gar nicht, welcher User es war, vielleicht kann Chris es noch erinnern, die Frage kam, sag mal, in 2 Folgen seid ihr ja schon bei der Jubiläumsausgabe, geht ihr da eigentlich live oder geht ihr nicht live? Und da haben wir gesagt, ja, also irgendwie müssen wir uns dann ja doch tatsächlich mal überlegen, ob wir live gehen. Wir haben dann, wie so oft, unseren Regie Julian und gute Seele seit Folge 1 gefragt, ob er Zeit und Lust hat. Er hat gesagt, ja, kriegen wir irgendwie hin. Und deswegen treffen wir uns heute zu einer Live-Ausgabe. Wir haben es nicht intensiv beworben, wir haben es, wie gesagt, im kleinen Kreis und so ausgemalt, und umso kuscheliger ist es jetzt, in unserer gemütlichen Runde hier die 300. Folge zu begehen. Wir haben es auch schon bei der 200. gesagt, das ist schon ein interessantes Gefühl, und deswegen sage ich voller Dankbarkeit und Freude erstmal ein großes Hallo in unsere Userschaftsrunde und natürlich auch zu den Kollegen, mit denen ich das heute mache. Da mache ich erstmal meine Standardbegrüßung und sage herzlich willkommen aus München, der Christian, unser Chris. Ja, wunderschönen guten Abend. Michael Krause war das, der uns auf dieses Jubiläum aufmerksam gemacht hat in Ausgabe 297. Deswegen schöne Grüße, ich bin mir nicht sicher, ob er hier dabei ist. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf heute oder habe mich sehr gefreut, weil das schon echt lange her ist, und diese Live-Ausgaben waren immer sehr, sehr besonders, haben immer sehr viel Spaß gemacht und Laune gemacht, und ich glaube, es wurde echt wieder Zeit, also offenbar 2,5, 3 Jahre ist es her, was ich irgendwie echt kaum glauben kann, aber da sieht man, wie schnell die Zeit vergeht. Deswegen freue ich mich auf heute Abend und freue mich auch auf ein paar interessante User-Kommentare und Fragen. Deswegen wird sicherlich eine nette Runde. Da freue ich mich auch drauf. Da ist der Michael Krause. Er war sogar ganz zu Anfang schon dabei. Ich glaube, er war der erste Kommentar nach unserem Rodeck, der sich einfach gar nicht zusammenreißen konnte und schon als erstes gleich geschrieben hat. Und Michael war der zweite sozusagen. Er sagt auch, wäre ja sonst ein Witz, wenn er nicht dabei wäre. Er ist auch bei jedem Live-Podcast dabei. Er war auch mit dabei, als wir dieses Projekt hier gestartet hatten. Und ich finde es immer wieder super. Ohne ihn, glaube ich, wird unser Live-Podcasts was fehlen. Er ist der, der im Vorfeld zur Arbeit macht. Er ist der, der im Nachgang auch die ganze Arbeit macht, und er hat immer irgendwie 1000 verschiedene Ideen, die er hier reinbringt. Er ist die gute Seele vom Ganzen, und ich freue mich immer wieder, wenn ich ihn anmoderieren darf, und ich kann auch nicht anders. Ich muss ihn immer so anmoderieren, wie ich ihn früher anmoderiert habe. Herzlich willkommen, der JE0815 sowieso. Ja, krakra, wunderschönen guten Abend. Das ist erst bei meinem Namen, dass es um mich geht, muss ich sagen. Aber irgendwie ist es aus dem Automatismus, weil immer wenn ich dich so anmoderiere, kommt das krakra. Das ist noch Gold. Das werde ich nie vergessen. Das wird für immer bleiben. Hintergrund war, weil irgendjemand dir nahegelegt hat, dass du doch immer nur mir nachplapperst oder irgendwie so ein Schrott. Du bist wie so ein Papagei oder was war, ich weiß gar nicht, was war der Hintergrund dieses Krakras? Ja, ich glaube tatsächlich genau das war es. Aber es stimmt ja auch. Andi hat ja auch immer recht. Also was soll ich sonst sagen? Ja, das lässt man nicht den Jens hören. Dann haben wir hier aber Stimmung letzten Endes. Jens ist ja auch jemand, der sehr meinungsstark ist. Wir haben auch kurz überlegt, ob wir noch ein paar andere Leute dazu holen, haben aber gesagt, nee, wir halten das mal klein. Diese Live-Formate, die werden wieder kommen. Und wir werden uns da auch darauf freuen, das dann in größerer Runde zu machen. Chris hat eben schon bei der Anmoderation gesagt, naja, müssen wir mal sehen, ob wir so eine Quizgeschichte wieder mal machen. Warum eigentlich nicht? Da waren wir ja mit dem Format schon, da war ich auch gar nicht mehr mit dabei. Das war ja schon relativ professional teilweise. Ich habe ja noch diese kleinen YouTube-Quizgeschichten so mitgemacht. Aber wir müssen mal schauen. Also irgendwie hätten wir mal wieder tatsächlich großes Interesse, mal einen richtigen, auch etwas größer angelegten Themen-Live-Podcast zu machen. Da müssen wir nochmal in uns gehen, da müssen wir auch den Jens akquirieren und aktivieren, auch vielleicht den Zack-Attack, dass wir da mal auch so mit der alten Garde nochmal on air gehen, und da werden wir ganz bestimmt Mittel und Wege finden. Es fühlt sich jetzt schon tatsächlich ein bisschen nostalgisch an, muss ich gestehen, und man kann die Nostalgie ja natürlich nie festhalten, das ist ja so, und wenn man dann irgendwie kalten Kaffee aufwärmt, ist das immer so eine Sache, aber es fühlt sich tatsächlich irgendwie nicht an wie kalter Kaffee, es fühlt sich so eine Mischung zwischen, es war eigentlich schon immer so, wie es ist, und es ist trotzdem irgendwie wieder der erste Podcast. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich da gerade versucht habe zu beschreiben, aber es ist irgendwie, es ist special und es bleibt special tatsächlich, um mal bei diesem blöden Wort zu bleiben. Pascal bittet darum, dass wir die Podcasts wieder an einem Mittwoch abhalten. Hatten wir die immer am Mittwoch gehabt, Julian? Ich weiß das gar nicht. War das immer so? Da bin ich auch ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Offenbar, ne? Wenn Pascal das sagt, also bitte dann. Das könnte gut hinkommen, weil wir damals ja auch den. Na, hat sich das schon überschnitten? Ich glaube, so ein bisschen. Damals wäre unser Twitch-Tag auch immer der Donnerstag, und ich glaube, da könnte es in Zukunft auch wieder hinlaufen. Das heißt, der Mittwoch steht dann nichts mehr im Wege. Andererseits sagt er nicht wieder auf Mittwoch, sondern dann bitte auf Mittwoch. Ergo, es ist vielleicht gar nicht auf Mittwoch gewesen. Aber da müssen wir uns gucken, welchen Tag wir dann nehmen. Ist immer so eine Sache. Wenn wir es in der Woche machen, müssen Leute arbeiten und am Wochenende haben sie frei. Ist alles nicht so einfach. Er hat donnerstags Probleme mit den wegen der Kitties mit dabei sein. Verstehe, das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Ja, herzliche Grüße und herzliches Willkommen geht auch raus an den User Impidude und Stone Cold Fozzy. Es ist schon faszinierend, wie lange wir das hier machen. Auch Jens Keller, herzlich willkommen. Das sind tatsächlich, das finde ich so großartig, weil wir auch die Bot, den Bot-Overkill von WWE überstanden haben, dass eigentlich die User seit den letzten, ich sag mal, 5, 6 Jahren, es kommen doch regelmäßig dann die alten Bekannten, und das finde ich immer total großartig, denn Chris, wir hatten ja um die Zeit vor und nach Mania, das war ja nicht mehr feierlich, was da für eine WWE-Bot-Invasion über uns hinweggefegt ist, meine Güte. Das war eine sehr skurrile Zeit tatsächlich, weil bis zu diesem Zeitpunkt habe ich botmäßig auf Twitter die Erfahrung gemacht, dass man die eigentlich relativ leicht erkennt. Aber AI hat wohl da einen nächsten Schritt gemacht, und da gab es dann zugegeben tatsächlich viele Pro-WWE-Kommentare. Aber es waren jetzt auch keine Kommentare, wo du irgendwie erkennst, okay, da ist am Satzbau ein Fehler oder es ist einfach zu generic. Aber das waren dann schon auch längere Kommentare, und die sich auf das Produkt selbst bezogen haben. Aber irgendwie sind wir da in diesen Algorithmus-Tornado gelangt, und das hat natürlich auf dem Papier schön ausgeschaut, wenn man die Folge ansieht und dann steht da unten irgendwie so 100 bis 150 Kommentare. Ganz nett, aber wenn da irgendwie 80% davon Bots sind und du dann die angesprochenen User nicht immer entsprechend grüßen kannst, weil wer will 150 Kommentare durchgehen und wer hat auch die Zeit dazu. Von daher bin ich froh, dass wir dahingehend wieder in einer exklusiven Runde sind. Aber das war schon skurril, und ich frage mich, inwiefern das was genau dazu beigetragen hat, ob wir damit wieder rechnen können nächstes Jahr oder ob das irgendwie so eine einmalige Sache war. Also sehr interessant tatsächlich. Also ich rechne damit, dass wir pünktlich zur Road wieder bespaßt werden mit diesen WWE-Bots. Und die sind ja auch gar nicht so, also die sind irgendwie, wenn man so ein bisschen drauf guckt, sie sind leicht zu erkennen, weil sie quasi wirklich random, ohne Bezug zum Podcast, irgendwie, das war total gut, was Damian Priest gemacht hat, oder Rollins ist toll, oder irgend so ein Mist, was aber immer in Bezug zur tatsächlich aktuellen Ausgabe hatte. Und ich habe auch keine Ahnung, was der Sinn und Zweck war, warum WWE uns da irgendwie oder wer auch immer das da war, uns überschwemmt hat. Aber wir waren auf jeden Fall nicht der einzige Podcast, und Das war echt, das war schon heftig. Herzliche Grüße auch an den WWE-Fritz, der uns zur 300. Folge gratuliert. Und herzliche Grüße Gratulation an Impi Dude. Er wurde promoviert, habe ich jetzt auch gesehen. Ab jetzt bitte Dr. Impi Dude. Und darüber freuen wir uns sehr. Ja, in diesem Sinne, ich würde mal sagen, bevor wir jetzt in Medias Res gehen und uns die Saudi-Show zu Gemüte führen, können wir ja schon mal die erste Frage raushauen. Sie ist von Ello Maruschak und fragt, es geht so in nostalgische Ebene, ob es Momente in unserer WI-Info-Podcast-Karriere gibt, die uns in Erinnerung geblieben sind. Also mir sind tatsächlich massig Erinnerungen. Erinnerung in Erinnerung geblieben, die also massig Eindrücke. Eines der großartigsten, die ich nie vergessen werde, war, als ich mit Jens mal einen Podcast aufgenommen. Es war noch eine Raw Review. Ich glaube, es war 2014 oder 15, es muss 15 oder 16 gewesen sein. Und da hatten wir irgendwie mit der Technik radikale Probleme. Das klang dann so, dass meine Stimme, ich weiß gar nicht, ob es noch über ein anderes Aufnahmetool lief, dass meine Stimme A, zu spät und B, dann in Mickey-Maus-Qualität bei Jens angekommen ist. Und man kann meine Stimme nicht wirklich hören. Das nicht, aber man kann Jens' Reaktion auf meine Stimme hören. Also ich rede und ich klinge ganz normal für die, die Aufnahme hören, aber Jens hört meine Stimme so, als ob ich mit einer wirklich so Mickey-Maus-Stimme spreche. Und egal, was ich gesagt habe, Jens hat sich einfach totgelacht. Ich konnte irgendwas erzählen und Jens hat einfach losgelacht, was an und für sich schon mal großartig war, weil Jens im Podcast lachen zu hören, das ist nun auch nicht der Standard. Aber das werde ich nie vergessen. Wir haben das Ding irgendwo online stehen. Ich weiß nicht, wer den findet. Wir hatten es, glaube ich, irgendwann hatten wir das schon mal verlinkt, das Ding. Das kommt am Ende eines Podcasts als Easter Egg, haben wir es raufgepackt. Und das werde ich niemals vergessen. Es war großartig. Ich weiß nicht. Wer als nächstes mal ein WI-Moment raushauen will, Chris oder Julian? Wir haben ja auch viele schon gemeinsam erlebt oder auch vielleicht, ich weiß nicht, Julian, haben wir alle WI-Podcast-Momente zusammen? Nee, du hast ja nochmal den NXT-Podcast, da gibt es ja auch noch neue Ideen. Ich weiß nicht, Chris oder Julian, wer möchte mal sein WI-Moment droppen? Ja, ich übernehme einfach mal. Ich sehe nämlich keine Entmutung beim guten Julian. Ich mache, glaube ich, ich denke, das ist jetzt nicht groß überraschend. Als erste ist ziemlich sicher die Survivor Series, einfach aufgrund des erstmaligen Dabeiseins, weil man quasi von Fan zum Podcaster wurde. Ich habe super viele Podcasts gehört und ja, das ist schon Nostalgie pur und ich erinnere mich sehr gern dran zurück, weil das war so noch diese unschuldige Podcast-Zeit, weil es nicht so viele gab und ich habe mich immer wieder gefreut. Und das waren, ich möchte nicht sagen, die letzten Meter von Jens bei der WWE, aber ich denke, ich bin nicht der Einzige, der sagt, der mit Jens quasi aufgewachsen ist und seinen WWE-Rants. Als Nummer zwei, beziehungsweise die beiden wechseln sich ein bisschen ab, ist tatsächlich die Podcast-Corona-Zeit. Ich bin mir nicht sicher, welcher Live-Podcast das war. Ich glaube, da hatten wir als Thumbnail so eine Kerze. Und das war schon sehr schön, weil diese Zeit doch sehr frisch war, neu. Man hat nicht gewusst, wie lange. Ich bin da frisch umgezogen auch. Und es war halt einfach so beängstigend, aber in dieser Runde war es zum ersten Mal so dieses Gefühl, hey, es ist eigentlich alles okay, wir sind hier eine Gemeinschaft, wir setzen uns gemeinsam in dieses Wohnzimmer, dieses Digitale und reden über das, was uns irgendwie alle verbindet und das ist Wrestling und das war richtig schön. Vor allem, ich habe es halt irgendwie in Erinnerung, dass man sich so ein bisschen eingekuschelt hat und sich gegenseitig einfach durch diese doch sehr beängstigende Zeit geführt hat und das werde ich echt nie vergessen. Ich weiß jetzt nicht, was genau das Thema war, ob es die Entlassungswelle war oder einfach nur zusammenkommen und über Wrestling zu sprechen. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war die Schattenseiten-Folge, so haben wir es genannt. Ja, genau. Von daher, ja, das war wirklich etwas, was ich nie vergessen werde. Von daher würde ich die beiden auf jeden Fall, ich setze sie mal beide auf eins, so frech bin ich. Ja, du hast ja nochmal die Situation gehabt, war bei dir irgendwie Wasserrohrbruch, hatten wir glaube ja, ich ja auch, ne? Dass auch. Du mit Wasserrohrbruch mal einen Podcaster noch gemacht hast. Ja, da ist der Boden aufgegangen, ja. Ja, auch, hast du die Wohnung aber gewechselt, ne? Du warst dann in einer anderen Wohnung oder hast du in der Wohnung, wo der Wasserrohrbruch war, den Podcast also gemacht? Also ich habe einen Podcast noch gemacht, da war schon ein paar Hügel zu erkennen im Parkettboden. Ach du aber Grüne. Danach bin ich dann zu meinen Eltern gegangen und ja, danach war der Boden sehr schön. Diese Wohnung habe ich gar nicht mehr, also ich bin dann nochmal umgezogen. Aber das war, ja, das war wirklich skurril. Also als die Wände angefangen haben zu schimmeln, keine schöne Zeit, sage ich euch. Da standen dann so drei Maschinen in der Wohnung, die das Wasser abgesaugt haben für 2 Wochen und man musste diesen Behälter immer selbst wechseln. Also das war auch super mühsam. Von daher, ich bin froh, dass das vorbei ist, aber irgendwo unabhängig, also jetzt mal Corona in Klammern, das waren wirklich schöne Live-Podcasts. Also das war wirklich eine sehr schöne Zeit. Da wollte ich auch kurz nochmal drauf eingehen. Die Corona-Live-Podcasts waren gefühlt die schönsten und besten, die wir, glaube ich, je gemacht haben. Ja, weil ja. Weil es war wirklich so, zu Anfang von Corona, keiner wusste, wie sich es entwickelt, keiner wusste, was passiert. Und da haben wir gesagt, Mensch, was sollen wir denn machen? Wir können ja auch nichts machen. Wir können nicht zum Sport, wir können nicht raus, wir können nichts. Und es ist ja auch krass, wenn du jetzt 4 Jahre später drauf guckst, wie die Leute ja teilweise immer noch durchdrehen wegen dieser Corona-Nachwirkung. Ja, weil man es einfach, weil viele es einfach nicht gebacken gekriegt haben, damit irgendwie klarzukommen. Und dann haben wir uns da fast die nicht das ganze Team, aber wirklich sehr viele vom Team haben uns dann einfach mal einmal in der Woche zusammengesetzt und haben, glaube ich, irgendwie 5, 6 Podcast-Folgen, Live-Folgen am Stück gemacht. Teils als, wie soll ich sagen, Gruppentherapie, teils als Ablenkung, teils als Spaß, teils auch einfach als Austauschen mit der Userschaft. Das war richtig, richtig coole Sachen. Das erinnere ich auch noch, als ob es tatsächlich, als ob es gestern wäre. Das klingt zwar blöd, aber ich könnte mich jetzt morgen wieder da hinsetzen. Ich weiß auch noch genau, wo ich da saß und was wir da gemacht haben. Ja. Und Stichwort gekuschelt. Ich hatte auch wirklich meine Decke genommen, mich da reingekuschelt tatsächlich. Das war schon was, ne? Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele, wenn ich jetzt mal frage, von den Usern, die heute mit im Chat sind, ich würde fast wetten, die Hälfte wird damals mit dabei gewesen sein. Locker, glaube ich, wird die Hälfte dabei gewesen sein. Und das ist schon klasse. Ich weiß nicht, Julian, bist du bei uns? Hast du da auch noch eine Erinnerung, die dir jetzt spontan einfällt, außer dass du der Papagei warst? Ja, Kra-Kra. nee, ich halte mich so vorhin im Hintergrund, aber wenn du mich ansprichst, antworte ich natürlich gerne. Also mir bleibt natürlich als allererstes direkt mein erster Podcast mit dir in Erinnerung, wo ich einfach super nervös war, wo es auch einfach für mich super ungewohnt war, sowas zu machen. Ne, geschnitten und sowas habe ich ja, glaube ich, schon eine Zeit lang damals gemacht, aber selbst halt aufgenommen und drüber diskutiert auch gar nicht. Ich habe mir auch so super, super viel Gruselszenarien ausgemalt. Was passiert, wenn ich da keine Antwort drauf weiß? Und dann ist mir eingefallen, ich plapper dem Andi einfach nach. Das funktioniert doch so gut. Das habe ich am Anfang auch so gemacht. Ja, guck mal, siehst du. Alles richtig. Wann war das denn, Julian, unser erster Podcast? 16? 17? Das müsste irgendwie auf jeden Fall. Nee, früher. Nee, 16. Also 16 muss gewesen 16 sein. 16 könnte hinkommen, ja. Da habe ich noch unten bei meinem Vater in der Wohnung gewohnt. Ja. Und hat dann auch immer Angst, dass er reinstürmt und dann den Podcast unterbricht. Nee, aber das muss ja 16 gewesen sein, weil wir waren ja 16 in Hamburg bei der Silvesterparty und da haben wir das Konzept überdacht. Also 2017 haben wir ja angefangen mit dem Wochenrückblickformat und 2016 noch die ganz normale Raw-Review, da hast du ja auch schon ein paar Mal mitgemacht. Also es muss 16 gewesen sein. Das erinnere ich auch noch. Ja, das ist schon krass. Also, wenn man das jetzt so hört, ne, wie Chris über den Corona-Podcast spricht, wie Julian über seinen ersten Podcast mit mir spricht, das ist ja nun echt schon, das ist ja her, das ist ja Zeit her. Corona 4 Jahre, die Podcast-Debüt von Fake Julian, das sind 8 Jahre. Das sind 8 Jahre mittlerweile. Und es fühlt sich tatsächlich immer noch so an, als ob ich mit Julian morgen wieder einen Podcast machen könnte. Und es wäre dann natürlich ein bisschen, Rost müsste dann abgekratzt werden sozusagen erstmal. Aber das wird, weiß ich, als ob ich das mit Julian den letzten Podcast vor ein paar Tagen oder Wochen erst gemacht habe. Das geht irgendwie nicht weg. Und freut mich unglaublich, wenn wir dann solche Sachen hinbekommen. So, ihr wisst Bescheid, liebe Leute, wenn euch da noch Fragen irgendwelcher Art auftauchen, also Enno schreibt gerade richtig schön 8 Jahre, ein Stück Familie, das ist, also so komisch das klingt, da irgendwas ist da so ein bisschen dran, finde ich tatsächlich. Irgendwie so dieses ein Stück Familie, sagen Chris und ich ja auch jedes Mal, wenn wir den Podcast machen. Das geht uns gar nicht so in erster Linie um den Podcast. Natürlich auch, ne? Ist ja klar. Ohne euch würden wir das nicht machen. Ne? Aber eigentlich ist es immer ein gutes Gefühl, ja, Chris und ich schnacken jetzt einfach mal, nehmen das dann irgendwie auf. Und Thorsten oder Stanna oder eben auch ab und zu Katha oder Julian, die kümmern sich dann drum und stellen das online und ein paar hören dann ja immer zu und tatsächlich gar nicht mal so wenig mittlerweile. Da sind wir wirklich ganz begeistert. Vor allen Dingen, und das ist ja das Coole, ohne Geld wird das immer ein Hobby bleiben. Und das haben Chris und ich schon mal gesagt, wenn da irgendwie Geld im Spiel wäre, hätten wir ein ganz komisches Gefühl dabei, weil dann ist die Magie auch ein Stück weit, glaube ich, also sie wird sich verändern, sagen wir es mal so. Es wäre, glaube ich, anders als vorher. So, bevor wir losgehen, ein Kommentar noch Richtung Ello Maruschak. Er sprach an die Podcast-Brandrede von Jens. Ich glaube nicht, dass es ein Jahresrückblick war. Ich glaube, das war die Royal Rumble Review 2015. Nee, kurz nach dem Rumble. Kurz vor oder kurz nach dem Rumble? Ich glaube, kurz vor dem Rumble 2015 hatte Jens diese Ausraster Review. Ich glaube, ein Kommentar war, weil sie gesichtslose Lappen sind oder so ähnlich. Das hat Jens damals über das WWE-Roster, über den Locker-Room gesagt. Ich musste schmunzeln. Und dann hat er auch kurz danach hingeschmissen. Also wir haben ihn noch beim Wochenrückblick ab und zu dabei gehabt, weil wir ihn damit locken konnten. Jens, da geht es ja erst eher so um News und so ein bisschen in die Shows und so. Da war er noch ein paar Mal dabei, aber es war ihm dann doch zu schnell wieder zu sehr WWW. Nee, WWW ist gut, WWE. Ja, WWW ist es ja immer. Aber in der Tat, weil es gesichtslose Lappen sind. Das war Jens' Kommentar. Boah, Günther wird bald 60. Auch nicht schlecht. Ich erinnere mich noch, als er dazu kam, war er irgendwie 7 oder 58. Ja, dann passt das tatsächlich mit den 2, 3 Jahren. Ach, ist das herrlich, wenn die Leute, wie soll ich sagen, also Günther ist ja 3-mal so alt wie ich jetzt. Das finde ich auch irgendwo dann noch befreiend. Ich habe ja Podcasts angefangen zu machen mit 10 Jahren und deswegen bin ich jetzt. Du bist aber ein Stück schon dabei. Ja, ich bin ja 20 jetzt, ne? Also ich habe mit 10 damals angefangen und also ich finde, also meine Stimme ist, also sie ist frisch und jugendlich und trotzdem erfahren, ja? Also das muss man auch erstmal so hinbekommen. Wobei, muss ich wieder drüber nachdenken, als Julian anfing, da war Julian auch noch sehr, sehr, sehr jung. Ich glaube, du warst noch, wie alt war? Du warst keine 20, Julian, das erinnere ich. Du warst noch echt jung, ne? Naja, wenn es 8 Jahre her ist, dann war ich damals 17, 19, ja. Nicht 17, 19. Ja, genau, irgendwie so 18, 19, das waren goldene Zeiten. Also du warst damals älter als ich. Faszinierend, wie sich die Sachen so wie sich die Sachen entwickeln. Ja, meine Damen und Herren, freuen wir uns, dass ihr alle da seid. Ich glaube, das Willkommensgesülze haben wir jetzt hinter uns. Genau, Obi-Kun kennt noch genau meine Kinderstimme. Ja, früh übt sich, was ein Podcaster wird. Und wir gehen in Medias Res. Ja, die Show der Herzen in Saudi-Arabien stand ja an. Und Chris und ich haben in der Preview gesagt, na, wir wollen mal gucken. Also manches könnte funzen, bei manchen Sachen waren wir doch sehr, sehr zurückhaltend. Und ich würde sagen, wir gehen wie so oft einfach rein in die Show. Und ihr kennt das Spiel, Fragen, Wünsche, Anträge, Meinung zu den jeweiligen Matches zur Show oder was auch immer, haut es einfach in den Chat. Wir gehen auf alles ein. Es ging los und da wusste ich eigentlich auch schon, irgendwas wird hier passieren, weil es das Opening-Match ist. Und wenn das Bloodline-Match das Opening-Match ist, dann kann man daraus so gewisse Schlussfolgerungen auf einen möglichen Matchausgang schon ziehen. Das war wirklich überraschend für mich. Auch für mich definitiv nicht das Main-Event-Match. Aber da möchte ich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Six-Man-Tag-Team-Match. Die Bloodline 2.0 gegen die wiedervereinte Bloodline 1.0 oder auch die OG-Bloodline, wie man so schön sagt. Erste Überraschung für mich, im Nachgang dann tatsächlich doch keine. Solo Sikoa, klar. Tama Tonga, klar. Aber Lich Tonga Loa, ist auch wrestlerisch besser, dass er nicht dabei war, aber Jacob Fatu. Und ich dachte, wieso denn? Wäre doch viel cooler, wenn Jacob da sozusagen den Eingriff nachher macht und den Sieg für die Bloodline 2.0 sicherstellt. Oder zumindest, nachdem die Bloodline 2.0 verloren hat, dann irgendwie den Beatdown loslegt. Aber ich war zuerst verwirrt, dass Jacob Fatu tatsächlich regulär im Match war. Aber es ergab dann nachher Sinn, denn sie haben gewonnen. Sie haben tatsächlich gewonnen gegen die Original-Bloodline. Und man muss es eigentlich so sagen, mehr oder weniger clean. Also da, natürlich gab es da so Handgemenge im Vorfeld. Aber das ist nichts, was die Faces nicht auch gemacht haben. Ja, ich weiß nicht, welcher Uso da übelst versagt hatte, wo es darum ging, den Pin an Roman Reigns zu unterbrechen. Ich glaube, Jimmy war es. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Chris, wer hat da versagt? Jay oder Jimmy? Also, Jimmy. Jimmy war es, ne? Glaube ich tatsächlich auch. Und das fand ich eigentlich ganz gut erzählt. Denn wenn man diese Szene unterstellt, Jimmy hätte den Einsatz jetzt nicht erbärmlich versagt, obwohl er den Einsatz versagt hat. Also eigentlich war das ein Three-Count. Ne? Also muss man, glaube ich, so sehen. Aber selbst wenn Jimmy rechtzeitig gekommen wäre, dann wäre die Story des Matches gewesen, dass Roman Reigns hier von Solo clean gepinnt worden wäre, wenn Jimmy nicht eingegriffen hätte. Ja, also das machen Faces genauso wie Heels, so wirklich legal. Das ist natürlich, man darf das, sonst wird der Ref ja auch da irgendwie eine DQ aussprechen oder zumindest andere harte Sanktionen androhen. Aber das fand ich schon bemerkenswert, dass ohne Jimmys Eingriff man uns erzählen wollte, dass Reigns jetzt hier gepinnt wäre. Eigentlich ziemlich random zu dem Zeitpunkt. Naja, am Ende hat die originäre Bloodline dann gewonnen. Und Chris und ich sagten im Vorfeld, das wird schon ein richtig gutes Match werden. Und ich fand, jetzt wo es vorbei war, es war auch ein richtig gutes Match. Es waren 16 Minuten und 30 Sekunden. Und ich würde erstmal nur auf das Match als solches eingehen. Danach ist ja doch noch etwas mehr passiert. Deswegen, mein lieber Chris, jetzt mal rein vom Match. A, war es das, was du dir erwartet hast? B, wie hat es dir gefallen? Und C, was sagst du dazu, dass die Bloodline 2.0 clean gewonnen hat und eigentlich Solo hier einen ziemlichen Push bis große Stärkung zumindest erfahren hat? Ich finde es sehr wichtig. Wir haben ja, glaube ich, auch wir haben die durchschnittliche Booking-Situation bei Solo schon in den sämtlichen Folgen davor besprochen und haben auch dahingehend gesagt, dass halt Wargames ein Mismatch wird, weil einfach die OG-Bloodline zu stark ist. Vor allem mit einem Jey Uso, der irgendwie gefühlt im Moment den größten Pop im gesamten Roster bekommt. Und jetzt ihm diesen Sieg zu geben, ist sehr groß, denn Roman Reigns, den Vorteil mit diesem Mann hast du natürlich jetzt, dass der Gefühl von niemandem gepinnt wurde in den letzten Jahren. Also was haben wir da? Baron Corbin natürlich, an den erinnert man sich natürlich an den Pin, leider nicht mehr Teil der WWE. Jey Uso und Solo Sikoa und natürlich unser guter Cody. Von daher, die Liste ist also sehr kurz und wenn du da sowas für dich, wenn WWE sich für sowas entscheidet, ist das, glaube ich, sehr wichtig und du hast schon recht, das ist ein Riesen-Push für Solo und ich finde es auch gut, dass die Bloodline 2.0 diesen Sieg davongetragen hat, einfach um diesem Stable einfach mehr Aura zu geben für eben dieses Wargames-Match, das wahrscheinlich, das ist jetzt einfach nur noch ein offenes Geheimnis, dass es zu diesem Match kommen wird. Das Match an sich, was habe ich mir erwartet? Ja, wir haben über diese Roman Reigns Tag Team Matches gesprochen. Es war ein gutes Match für mich, aber tatsächlich von allen Roman Reigns Tag Team Matches für mich sogar das mit der geringsten Qualität, ohne jetzt zu negativ zu sein. Es ist trotzdem für mich ein gutes Match. Es reiht sich auch in der oberen Hälfte ein, dieser Matchcard. Der Vorteil bei diesen Tag Team Matches ist, dass du halt Storytelling betreiben kannst, um ein bisschen auch quasi Zeit zu überbrücken. Also ich glaube, die Formel bei solchen Matches ist uns allen bekannt. Abschnuppern, abtasten. Man teast uns ein bisschen mit Storytelling, indem man Roman Reigns quasi nicht eintaggt und dann taggt Jay Jimmy ein und sorgt quasi für die ersten Unstimmigkeiten. Also das finde ich auch ganz gut. Auch die Entrances fand ich interessant. Einfach mal möchte ich unterstreichen, Roman Reigns, und ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir seine Mimikarbeit, sein Gesichtsausdruck über die Entrance von Jay, da kannst du so viel hineininterpretieren, und ich finde, das macht er sehr, sehr gut. Von daher bin ich dahingehend sehr zufrieden. Dieser Pin-Botch, ich weiß nicht, sowas tut immer ein bisschen weh, und ich möchte ihm ja auch nicht solchen Dingen den Rahmen geben, um ein Match von der Qualität her auszumachen, aber ist natürlich blöd, vor allem wenn der Ringrichter eigentlich durchgezählt hat, dass da kein Gong zu hören war, aber gut. Das in Klammer gesetzt, was ein Match, das, wie gesagt, erst langsam beginnt, Abtastphase, abschnuppern, die Heels übernehmen dann die Kontrolle, und irgendwann spart man sich die Tags und es kommt Finisher Festival und irgendwann eben dann Solo Sikoa, der mit dem Samoan Spike Roman Reigns besiegt. Finde ich auch sehr gut, dass man diesen Finisher grundsätzlich schützt und ihn auch sehr stark darstellt. Ich glaube, Cody ist der Letzte, der irgendwie auskicken konnte von einem Samoan Spike. Von daher hat man hier viel richtig gemacht in Richtung Survivor Series und bin storyline-technisch zufrieden. In Ring, glaube ich, geht mehr bei allen. Jacob für mich immer noch der Star, muss man sagen, der einfach dich wach macht, wenn er reinkommt. Aber alle haben einen guten Job gemacht, und irgendwo hat es für mich das Interesse für Wargames bei der Survivor Series auf jeden Fall angehoben, weil ich war, glaube ich, das hat man bei der Preview auch gehört, ich war nicht wirklich überzeugt davon, ob es einen Grund gibt, dass es dieses Match gibt, weil die neue Bloodline einfach dahingehend zu schwach ist. Jetzt haben sie zumindest diesen großen Sieg, vor allem mit dem Pin über Roman, wie gesagt, sehr selten. Und ja, das Aftermath werden wir ja jetzt wohl noch besprechen, aber unterm Strich, ich würde sagen, das, was ich mir erwartet habe, hat es nicht komplett erfüllt, aber das war schon sehr gut anzusehen. Wie gesagt, Roman Reigns Tag Team Matches kann man sich gut anschauen. Ja, also ich bin wieder so wie so oft bei dir. Hier, also Matt Austin geht auch so ein bisschen in die Richtung von Chris. Es war für ihn auch das wohl schwächste Bloodline-Match seit langem, und das Ende wirkte abrupt und unvollständig. Und da würde ich auch tatsächlich gar nicht widersprechen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Vor allen Dingen, weil der letzte Satz auch, finde ich, gut passt. Für die Story war es aber das richtige Ergebnis. Das würde ich also hundertprozentig unterschreiben mit 10 Ausrufezeichen, fett gedruckt und Schriftgröße, was weiß ich, 15 oder so. Dass gerade dieses abrupte Ende in Anführungszeichen, wobei abrupt ja auch immer relativ ist, das fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich will jetzt in Bezug auf Solo nicht sagen, too little, too late. Das wäre wohl falsch, weil das ist schon ein ziemlicher Push. Aber es bleibt dabei, dass Solo in den letzten Monaten gute Ansätze hatte, aber auch in den Monaten zuvor, auch vor WrestleMania. Ja, also der Sieg gegen John Cena war erstmal sein Untergang sozusagen. Und das fadet jetzt auch noch so ein bisschen nach, finde ich. Das ist nie ganz weggegangen. Und deswegen, so wichtig dieser Sieg für ihn ist und auch für die Bloodline 2.0 ist, ich hätte mir da schon noch ein bisschen mehr Unterbau gewünscht, weil es jetzt einfach ein bisschen auch so wirkt, ja, wir müssen es jetzt irgendwie für die Series hinbucken, dass es halbwegs interessant bleibt. Und deswegen bin ich auch bei allen emotional dabei, die sagen, naja, also das hätte man schon besser machen können. Aber wenn ich das jetzt mal als Match als solches sehe und mir die Storyline angucke und mich frage, ob das Match okay war oder gut und ob ich die Storyline okay oder gut finde, würde ich beide Fragen mit Ja beantworten. Ich fand das Match wirklich nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob ich hier die 4 Sterne geben würde. Meltzer wird sie bestimmt geben, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich hätte damit jetzt auch kein Problem, hier die 4 Sterne zu geben. Manche werden sagen, es ist zu hoch. Kann ich auch sehr gut verstehen, wenn manche das sagen. Aber es fühlte sich eben, fand ich, rund an. Wenngleich es nicht das beste Match von Reigns in der Tat war. Und Reigns macht im Moment wirklich in den letzten Monaten bärenstarke Tag-Team-Matches. Was mir hier aufgefallen ist, sind so kleine Details, die ich großartig fand. Ich fand es zum Beispiel sau cool, dass Jey Uso die zweite Entrance gekriegt hat. Das ist ein Detail, das mich zumindest hat aufhorchen lassen, weil die Bloodline kam und es waren zuerst nur Roman und Jimmy Uso. Und sie wurden auch als Roman und Jimmy Uso angekündigt. Und da dachte ich, oh, also sprich jetzt nicht so dafür, wenn die Bloodline nicht geschlossen zu dritt reinkommt. Und ich fand es gut, dass man das so gemacht hat, weil es haben uns die Kommentatoren auch, finde ich, ganz gut verkauft, weil man eben auch die Story erzählen wollte, na, da sind schon ein paar Differenzen noch. Und Jey ist nun nicht wirklich hundertprozentig begeistert von dieser ganzen Sache. Und er sagte ja auch, pass auf, Roman, reiß dich zusammen, wenn da irgendwas nicht funzt, dann gehe ich jetzt auch wieder weg. Und du glaubst mal nicht, dass ich mich dir jetzt hier unterordnen würde. Wir sind da jetzt, sag ich mal, auf Augenhöhe. Ferner fand ich bemerkenswert, aber das war bei den Saudis generell so, wie over Jey war und wie sie generell sehr, sehr mitgemacht haben. Es war nicht so dieses, wir feiern uns extrem, wie es in Frankreich war, aber es war so irgendwo zwischen Frankreich und Berlin, würde ich sagen, was die Showreaktion angeht. Und die waren drin. Also es war ein perfektes WWE-Publikum, muss man sagen. Besser kannst du es dir nicht ausmalen, gewissermaßen. Die waren also voll drin bei der Entrance. Ich fand es auch cool im Match, dass man da auch angedeutet hat, dass Reigns jetzt hier nicht da der absolute Superstar ist, der über allen steht, weil Jey Roman einfach nicht eingetaggt hatte, weil er keinen Bock hatte. Weil er viel mehr Bock hatte, Jimmy einzutaggen. Und da hat Reigns auch ein bisschen bedröppelt geguckt. Das sind kleine Sachen, die ich einfach gut finde, muss man sagen. Ne? Herzlich willkommen auch an Marco. Er ist eben auch der Meinung, dass mit dem Tribal Chief das für Solo nicht ist. Sehen wir, glaube ich, tatsächlich alle so. Zumindest Chris, du und ich sind wir so dabei. Ein Tribal Chief. Auf jeden Fall, ja. Ist er nicht, ne? Genau. Nee. So, nach Match-Geschichte. Was ist passiert? Die Bloodline wollte weiter, nachdem sie sich gefeiert hat, sich mit Roman Reigns auseinandersetzen. Und ihn weiter fertig machen, auch durchs Kommentatorenpult schmeißen, was denn da so alles passiert. Und da hat sich gezeigt, dass er auf Jey doch Verlass ist. Er konnte diese, sollte wohl eine Powerbomb werden durchs Kommentatorenpult, konnte er vermeiden, wurde aber trotzdem abgefertigt. So, dann waren die Usos mehr oder weniger und Roman ziemlich fertig. Und es kam die Musik von Sami Zayn. Ich habe ja in der Preview gesagt, Leute, passt auf, der hat noch kein Match. Also es kann durchaus sein, dass da irgendwas passiert. Und ich glaube nicht, dass sich die Saudis es sich nehmen lassen, Sami Zayn da jetzt auftreten zu lassen, wenn der Typ so over ist, wie er eben nun mal ist. Und er kam auch. Ich fand es ganz gut, dass man auch hier auf die Raw-Ausgabe, sag ich mal, anknüpfend aufgebaut hat. Oder auf dieser Raw-Ausgabe aufgebaut hat. Und Solo hat es auch versucht, ganz gut zu sellen. So nach dem Motto, ja, komm her, ich nehme dich mit offenen Armen auf. Du darfst jetzt auch in die Bloodline, entscheide dich. Und Sami Zayn geht auf Solo zu, nachdem er sich erst den in der Ecke liegenden Jey angeguckt hat. Nimmt ihn aber nicht, sondern haut sein, ein Exploder-Suplex? Wie nennt man Fisherman? Ich weiß gar nicht, welche Art von Suplex das war, sein Standard-Suplex. Julian kann jeden Move benennen. Was war das, ein Exploder oder ein Fisherman-Suplex? Von wem jetzt? Der Sami Zayn-Suplex, den er immer raushaut. Wo er, der in die Ringecke, meinst du? Genau. Es müsste ein Exploder sein. Ein Exploder, ne, meine ich auch. Den er jetzt nicht in die Ringecke gemacht hat, sondern eben Solo einfach so weggeexplodet hat und dann sozusagen für Jey Uso Partei zu ergreifen. Das war das, was Storyline-mäßig passte. Der große Upset war, nachdem sie Solo quasi zu viert, also Jimmy, Jey, Roman und Sami in der Ringecke sozusagen eingekauert hatten, weil alle drei Faces an jeder Ringecke lagen, wollte dann Sami den Helluva-Kick bringen. Roman wollte, ich weiß nicht, war es ein Speeder-Superman-Punch? Habe ich jetzt nicht gesehen genau. Auf jeden Fall ging der Helluva-Kick voll gegen Roman. Der war verwirrt. Es gab wieder so ein Techtelmechtel. Sami Zayn war ein bisschen bedröppelt, weil er sich dann wieder in diese Familienangelegenheit eingemischt hat, obwohl er ja eigentlich helfen wollte. Also Sami grübelt wieder ein bisschen, was er jetzt machen soll, was er nicht machen soll. Roman und Jey waren etwas verwirrt, Jimmy auch. Also da muss man jetzt gucken, wie es weitergeht. Ich habe heute den ganzen Tag tatsächlich gearbeitet. Ich habe noch gar nicht die Raw-Ausgabe, heute ist ja auch Donnerstag, oh, ich bin so vertüdelt. Ich habe noch gar nicht so viel mitgekriegt, weil ich die ganze Woche hart am Arbeiten war. Deswegen frage ich mal Chris, ich weiß gar nicht, ist der Follow-up schon gekommen in Bezug auf Sami und die Bloodline? Hilf mir mal, denn es muss ja jetzt irgendwie in diese Richtung weitergehen, dass die vier sich zusammenrappeln. Ja, auf jeden Fall. Bei der aktuellsten Raw-Ausgabe hat man da storyline-technisch weiter gearbeitet und ja, man hat schon in die Richtung gearbeitet, dass die sich zusammenfinden werden. Roman war nicht dabei, aber man hat auf jeden Fall damit gearbeitet, dass Sammy natürlich in Saudi-Arabien, weil die Raw-Ausgabe war auch in Saudi-Arabien, also sind quasi dort geblieben, haben die Monday Night Raw-Ausgabe auch dort stattfinden lassen. Und er hat auch quasi in der ja, Landessprache zu den Fans gesprochen. Und es, man hat eben auf diesen Tritt gegen Roman Reigns geachtet und man hat ihm vorgeworfen, oder Jimmy hat ihm quasi vorgeworfen, dass es absichtlich war. Er hat quasi das Gegenteil behauptet und er war nur da, um ihnen zu helfen. Also man hat jetzt nicht direkt auf die Survivor Series angesprochen, aber man hat quasi irgendwo schon den Pfeiler Richtung, wir kommen zusammen, um die neue Bloodline zu bekämpfen. Viel ist jetzt tatsächlich noch nicht passiert. Man versucht da irgendwie auch eine Spannung aufzubauen. Diesen Storyline-Aspekt, ich fühle ihn jetzt nicht so hart, aber ich denke, man muss es machen, da man ja noch bis, weiß nicht, 31. oder 30. November ist die Series. Man muss ja dahingehend noch irgendwas machen, denn die neue Bloodline, die ist ja zusammen. Die acknowledgen Solo und Roman muss sich erst nochmal das Vertrauen von den Ganzen, beziehungsweise Sammy muss sich das Vertrauen zurückholen. Da hatten wir auch das Segment mit Jay, der ihm gesagt hat, du bist nicht Teil der Familie, du verstehst nicht warum, weshalb, wieso. Ich denke, das Ganze haben wir schon einfach durch und ich hätte kein Problem, wenn man da einfach das Ganze überspringt, aber dann hättest du irgendwie nichts, um die Storyline zu füllen. Erinnert mich ein bisschen an Punk gegen McIntyre, wo man die letzten 3-4 Wochen nichts mehr zu sagen hatte, von daher besser mit so einer kleinen Loyalitäts-Storyline fühlen. Von daher, ja, bei Raw hat man dahingehend die ersten Schritte gesetzt. Ja, damit hat Chris auch eigentlich schon die Frage beantwortet, die ich als nächstes gestellt hätte. Wie ordnet man diese Storyline jetzt ein? Und ich finde, es ist irgendwo zwischen kalter Kaffee, der aufgewärmt wird und nicht mehr so richtig schmeckt, aber trotzdem fühle ich immer noch irgendwas. Und Chris deutet an, er hat es nicht so hart gefühlt. Also irgendwas ist ja trotzdem noch da, aber er ist nicht so ganz begeistert. Also bei ihm ist es so, ja, schon, aber irgendwie nicht so gut. Und bei mir ist es eher so ein bisschen, im Ergebnis sind wir uns ähnlich, aber ich komme von der positiveren Ecke. Ich sage, ja, es fühlt sich eigentlich doch besser an, als ich dachte. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwo kalter Kaffee. Aber bei mir überwiegt eher das Positive. Bei Chris, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, du bist eher so in der, na, da muss doch jetzt schon noch eine Stufe gezündet werden, Fraktion, oder? Definitiv. Ich kann auch nicht genau darauf zeigen. Es ist, was ich der WWE halt auch sagen, oder ich kann da nicht viel Kritik auch nehmen, man hat da quasi schon eine gemachte Storyline, ja, du hast eine der größten Stories und sie finden jetzt zusammen. Wie gesagt, für mich, ich hätte mir mehr Zeit gewünscht, um das Ganze aufzubauen, quasi Roman Reigns, der sich das Vertrauen von den Protagonisten irgendwie zurückgearbeitet. So ist es halt irgendwie alles sehr überhastet, sehr schnell gemacht. Und natürlich muss man ein bisschen auf die Tube drücken Richtung Road to WrestleMania. Dass die Series auch als nächstes da ist, hilft auch nicht wirklich weiter. Es fehlt mir irgendwie einfach so dieser Twist, auch wenn der einfach auch nicht reinpasst. Also ich habe bei Crown Jewel, als Sammy herausgekommen ist, habe ich mir schon gedacht, also wenn er jetzt auf Jay losgeht und sich der neuen Bloodline anschließt, das wäre irgendwie interessant. Nur, ja, wen haust du dann bei der Original Bloodline wieder hinein? Cody Rhodes, The Rock, und dann hast du wieder ein Übergewicht quasi auf der anderen Seite. Von daher ist das schon alles sehr logisch und konsequent. Vielleicht komme ich noch besser rein, aber im Moment fehlt mir einfach irgendwo noch das nötige Adrenalin, um da reinzufinden. Aber das Match an sich, was es geben wird, da habe ich schon eine gewisse Vorfreude. Einfach weil, glaube ich, dass diese Matchart von Wargames, ich glaube, die funktioniert für solche Storyline-Geschichten einfach am besten. Und dahingehend könnte man sich eh sagen, du, spar dir grundsätzlich die Story, freu dich auf das Match, aber vielleicht verlange ich auch zu viel, weil man so einen hohen Peak hatte damals und ich habe es auch schon einmal angesprochen, Sammy ist halt irgendwo in einer Situation, wo er nicht der Verschwörungstheoretiker ist, der dann plötzlich als Jobber sich hocharbeitet in die größte Storyline der WWE-Geschichte, möchte man sagen, sondern er ist ein gemachter Babyface 0815 Superstar. Gut für ihn, alles in Ordnung, habe ich kein Problem damit, aber du kannst halt aus seiner Orange dann auch nichts mehr so rausquetschen. Irgendwann ist die auch leer gequetscht und du kriegst keinen Saft mehr raus. Und so fühle ich es im Moment bei dieser gesamten Storyline. Am Ende schmeckt der Saft aber trotzdem gut. Also ich kann das sehr, sehr gut verstehen, was Chris gerade sagt. Und ich würde es versuchen, aus einer anderen Perspektive nochmal zu sehen, was vielleicht unterstreicht oder sagen wir mal eher andeuten könnte, warum ich diese Bloodline-Story gar nicht so schlecht finde. Und da kann ich den Kommentar von Marco aufgreifen, der gerade geschrieben hat, was vielen, glaube ich, so geht. Er findet, dass die Gorillas of Destiny und Jacob Fatu durchaus frischen Wind da reinbringen. Das sehe ich tatsächlich auch so. Und deswegen finde ich tatsächlich die Bloodline-Storyline ganz gut oder immer noch ziemlich bis richtig gut, obwohl es eigentlich ein Abklatsch ist oder kalter Kaffee, weil ich jetzt gar nicht so die Bloodline-Story als solche in den Vordergrund rücke, sondern einfach versuche zu sehen, oder ich versuche es nicht, ich glaube es so zu sehen, dass wir hier gerade Zeuge sind, dass eine der, sag ich mal, ja, klassischen und hart arbeitendsten, wirklich Keeping It Real Wrestling-Familien mit einer großen Tradition und mit einer ja, ich sag mal, wirklich intensiven Leidenschaft und Arbeitseinstellung in Anführungszeichen, wenn man das Wort, ich finde das Wort so fürchterlich, Arbeitseinstellung, sagen wir mal Leidenschaft, dass die derzeit die WWE wirklich, wirklich prägen. Da wird sicherlich auch The Rock eine Rolle spielen, ja, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber ich fand die Gorillas of Destiny bei New Japan besser als ihren Ruf, jedenfalls was Tamatonga angeht. Der hat einen Coolness-Faktor. Ich finde Jacob Fatu finde ich super. Auch das Solo jetzt im Main-Roster ist und eine Rolle spielt, die Usos und Roman. Da kommt wirklich diese Familie jetzt und prägt die WWE und hat eigentlich, ich will über Cody jetzt nicht reden, das machen wir nachher noch, aber hat, sag ich mal, das Momentum. Und wir sehen einfach, wie diese Familie, natürlich denkst du da auch an Rikishi, natürlich denkst du an Dwayne Johnson, natürlich denkst du an die Wild Samoans, du denkst sowieso auch an Umaga, die Headshrinkers, das ist ja alles da. Ja? Und wenn du das dann siehst, dann sage ich einfach, boah, irgendwie cool, dass wir hier gerade so viel Tradition, so viel Leidenschaft und auch etwas im Ring haben, was funktioniert, mit einem Dwayne Johnson im Hintergrund und ein Roman Reigns als, sag ich mal, Star der Stunde. Wenn man das so sieht, kann man sich einfach dran erfreuen, boah, da ist jetzt eine Familie und die haut richtig ein raus. Unser Stunner ist auch da. Herzlich, ja, herzlich willkommen. Chris, mein Hals kratzt. Nimmst du mal kurz Match 2, damit ich hier ein bisschen husten kann? Ja, selbstverständlich, ja. Und zwar WWE Women's Tag Team Title Fatal 4-Way Match. Bianca Belair und Jade Cargill haben verteidigt gegen Chelsea Green, Piper Niven, Damage Control und Metaphor. Im Vorfeld haben wir, glaube ich, beide die Risiken eines solchen Matches besprochen, aber auch mögliche Beispiele, wie gut es laufen kann. Und das andere Beispiel war auch in Saudi-Arabien. Und das, muss ich sagen, ist ein guter Vergleich, denn die Damen hier haben ein gutes Match abgeliefert, meiner Meinung nach. Also Popcorn Wrestling, puh, in Ansätzen, würde ich sagen. Also sie sind sehr viel herumgeflogen. Und es hat auch sehr gut gepasst. Also ich denke, der Vorteil war, du hast hier natürlich super talentierte Frauen im Match gehabt. Vor allem mit Bianca Belair und Io Sky natürlich, Kairi Sane und so weiter und so fort. Und 12 Minuten haben sie sehr gut genutzt. Also ich finde, das war auch sehr kurzweilig. Und ich bin dahingehend sehr zufrieden mit dem Match und war positiv überrascht und kann einfach nur Positives dazu sagen. Viel interessanter finde ich so meine Gedanken zu diesem Titel, wo ich wirklich Woche für Woche, wenn wir darüber sprechen, einfach nicht wirklich die Worte finde, was man hier besser machen kann. Denn Triple H, man möchte denken, was man will über ihn und sein Booking. Es ist jetzt nicht so, als würde dieser Titel wie bei Vince McMahons Ära einfach so 5 Wochen verschwinden und dann ist er irgendwie plötzlich wird er verteidigt, sondern da werden Tag Teams quasi eingeführt. Und was du, glaube ich, auch angesprochen hast, es sind einfach nicht nur zusammengewürfelte Teams, sondern du hast mit den Meta4, Jakara Jackson und Lash Legend NXT Tag Teams, die hochgeholt wurden ins Main Roster. Damage Control, schon lange ein Bestandteil der Shows. Chelsea Green und Piper Niven ebenfalls. Und die Champions, müssen wir eh nicht drüber reden. Und das ist schon sehr gut. Auch gibt es ständig irgendwelche Turniere bzw. Tag-Team-Matches. Dahingehend macht er das schon sehr gut. Aber wie gesagt, irgendwo bekomme ich da nie so einen Big-Time-Feeling-Faktor. Und ich weiß nicht, wie man sowas machen kann. Ich frage mich auch, ob es das benötigt. Vielleicht verlange ich auch hier wieder zu viel, dass man da irgendwie dann so einen Adrenalinschub bekommt, wenn die Ringrichterin oder der Ringrichter diese Titel da hochstreckt und man dann einfach reinfindet. Aber unabhängig davon, ich denke, das ist irgendwie so ein Thema, das kann man sicherlich lange besprechen. Ich fand es ein gutes Match. Ich weiß nicht, ob die Sieger richtig sind, weil ich nicht wirklich weiß, wohin man mit Belair und Cargill hingehen möchte. Bei Raw hat man jetzt auch so, ja, eine erste Andeutung gemacht. Kein Zwist, sondern so eine Competition. Ich glaube, das war im Rahmen einer Battle Royale. Ob man das Ganze so weit führen kann, dass ich so einen Split der beiden als hoch und richtig krass empfinde, das wird sich noch zeigen. Das braucht, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit. Aber an sich ist das hier im Gesamtpaket eigentlich eine saubere Sache. Ich bin da bei dir. Also ich habe dieses Match mir angeguckt und wir haben ja überlegt, na, ob das alles so gut funktioniert. Müssen wir mal abwarten. Aber ich fand es gut. Ich fand es gut, weil sie auf das gesetzt haben, was man bei diesen Mädels jetzt auch öfter gesehen hat in den Multi-Man-Matches. Sie haben versucht, über die Spots zu kommen. Es sind also viele Körper durch die Gegend geflogen. Natürlich hat nicht immer alles geklappt. Und auch das hatten wir, glaube ich, in der Preview kurz mal angesprochen. Es waren wieder unsere Japanerin, die den größten Botch des Matches hatten. Zumindest den, sag ich mal, spektakulärsten Move bringen wollten, der dann irgendwie nicht geklappt hat. Ich glaube, Io Sky hat es nicht hinbekommen, über Kairi Sane rüber zu hüpfen und auf oberste Ringseil in der Ringecke zu hüpfen und dann irgendwie einen Move zu machen. Da musste man dann noch ein bisschen nachlegen. Aber ansonsten fand ich, sah das relativ fluffig aus und aus einem Flow und in einem Fluss vorgetragen. Also ich habe es, finde ich, als Popcorn-Wrestling auch gesehen über weite Strecken. Teilweise wirkt es auf mich fast schon so, als ob sie es ein bisschen übertrieben haben, dass sie den Faktor des Spektakulären vielleicht ein bisschen zu sehr erzwingen wollten, dass da so ein bisschen auf Kosten, so habe ich es wahrgenommen, des Matchflusses ging, der Matchgeschichte. Im Chat habe ich kurz mit unserem Sekatec Julian gesprochen. Er fand das Match jetzt nicht so doll, sagte er. Er fand es so solide und ich fand es tatsächlich besser, weil alle durften so ein bisschen scheinen, alle durften was zeigen. Ich fand tatsächlich richtig gut, muss ich tatsächlich sagen. Lash Legend und Jakara Jackson haben mir richtig gut gefallen in dem Match. Also was Präsenz angeht, was das Einfügen in solches auf diese Pay-Per-View-Bühne angeht, hat mir richtig gut gefallen. Wer sowieso immer mittlerweile funktioniert, ist Chelsea Green. Die ist ja, hat ja eine unglaubliche Präsenz mittlerweile, was die Sachen angeht. Zwischen, man muss sie einfach mögen und so ein bisschen tollpatschig, aber absolut in charge, wirklich in jeder Sekunde. Und mit Piper Niven funktioniert es eigentlich auch ganz gut, muss man sagen, wenngleich der Star natürlich Chelsea ist. Und ja, Bianca und Jade, also das haben auch die Kommentatoren so ein bisschen versucht. Ja, im Tech-Team ist vielleicht ein bisschen mehr I than we und solche Geschichten. Das ist alles natürlich recht billig erzählt und man weiß auch, worauf es da nachher hinausläuft. Ich fühle bei den beiden tatsächlich wenig, aber was mir aufgefallen ist, Chris, das wollte ich bei dir nochmal kurz verifizieren. Ich finde, Bianca Belair funktioniert großartig. Ja. Wirklich, also ja. Also, wir haben ja immer gesagt, so als Singles-Wrestlerin und so, boah, nimm sie raus oder was, pack sie in Tag-Team. Also mittlerweile, wenn ich sie in den Matches sehe, ich finde sie wirklich großartig. Ja, es ist ein interessanter Effekt wirklich eingetreten, weil wir haben ja mit ihr, glaube ich, zwei Regentschaften durchgemacht als Raw Women's Champion. Und bei der ersten, wo sie den Titel verloren hat und dann Jagd wieder gemacht hat, haben wir gesagt, damn, das ist jetzt richtig gut, das gefällt mir, weil sie hat da tolle Matches geliefert, auch unter anderem, glaube ich, gegen Piper Niven und hat sich quasi nach vorn gekämpft. Big Time Bags, glaube ich, war damals die Championess, genau. Und es kulminierte halt in diesem großartigen WrestleMania-Match, ob das jetzt 38 war, weiß ich nicht, ich glaube, es war 38, das werde ich nie vergessen, ich weiß nicht, ich war damals so gut drin in diesem Match, hat mir unglaublich gut gefallen und dann ging sie in diese zweite Regentschaft und dann sind wir wieder reingefallen in dieses zu sehr 0815, ja, ich weiß nicht, John Cena Babyface, ja, und wir haben drüber gesprochen, okay, was kann man mit ihr machen, weil es kann ja nicht sein, dass sie irgendwie durchgespielt ist, so wie Alexa Bliss oder für mich auch irgendwo Seth Rollins. Und jetzt ist sie im Tag Team mit einer Frau, wo ich mir gedacht habe, boah, also Jade, ob das jetzt so die richtige Wahl ist, die wird sie ja wahrscheinlich komplett überstrahlen, ja, weil das, damals war es ja noch so ein bisschen frisch, so wenn jemand von AEW zu WWE wechselt, war es ja noch ein Ding. Mittlerweile, ja, Andrade ist rübergewechselt, nobody cares, also ist das, glaube ich, keine große Runde mehr. Und jetzt hat sie sich da irgendwie etabliert, weil sie macht da so ihr Ding, sie haben auch separate Entrances, muss man sagen, und man muss, also ich für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, überstrahlt Bianca Jade, denn die In-Ring-Arbeit ist super stark. Also Bianca ist In-Ring-technisch, glaube ich, noch stärker geworden. Und ich glaube, sie wird jetzt durch dieses Tag-Team auch ferngehalten von unnötigen 0815 Babyface-Promos, die bei mir einfach nicht funktionieren. Und ich glaube auch, dass sie oder 0815 Fäden auch. Ne? Sie, ja, genau. Sie kann sich jetzt ein bisschen erholen, in Anführungszeichen. Sie erholt sich, genau. Sie erholt sich, genau, weil sie da rausgenommen wird irgendwie. Obwohl, wie gesagt, man bei Triple H sagen muss, er gibt ihnen auf jeden Fall das Rampenlicht. Man hat sich auch entfernt von diesen Jerry Springer-Segmenten, also es wird schon etwas ernsthafter und ich finde es cool, dass man sie auch jetzt nicht vergessen hat bei dieser Battle Royale, wo sie sagt, du, pass auf, ich bin zwar Tag Team Champion, aber du kannst mit mir rechnen, Liv Morgan. Und das tut ihr sehr gut und ich glaube, es wird eine ziemlich coole Sache, wenn sie dann Jagd macht wieder auf den Titel, ob sie als Einzelchampion dann ja, irgendwie einen neuen Schritt gemacht hat, das wird sich dann wohl irgendwann zeigen. Ich denke, die WWE hat mit Bianca auch eine Frau, die einfach wahrscheinlich merchandise-technisch und als Vorbild, ich glaube, was Besseres kannst du nicht bekommen. Sie ist unglaublich fit, sie ist unglaublich gut im Ring. Und dahingehend hat man eigentlich bei ihr das bewirkt, was man vielleicht bei Jade Cargill vorhatte, nämlich sie durch dieses Tag-Team reinkommen zu lassen in die WWE. Die Craft lernen und irgendwie ist gefühlt Bianca Belair den nächsten Schritt gegangen. Bei Jade, boah, weiß ich nicht. Ich fühle es nicht mehr so hart wie damals beim ersten Mal, aber ich habe auch keinen Einblick in die Backstage, beziehungsweise ich habe keinen Einblick, wie sie im Ring ist tatsächlich. Ja, das, was wir sehen bei Pay-Per-Views, ist für mich immer solide gewesen tatsächlich. Also nichts Großartiges aller. Weiß nicht, Shawn Michaels gegen Undertaker, aber auch keine Katastrophe wie, keine Ahnung, Alicia Fox gegen Melina. Also von daher weiß ich nicht, was WWE erwartet. Grundsätzlich aber kann ich dir beipflichten und habe das auf jeden Fall auch bei Bianca gefühlt. Also das wundert mich ein bisschen, weil Chris und ich ja doch ein bisschen zurückhaltend waren, was das Tag-Team angeht, das sind wir immer noch, ne? Ja, aber ja. Auch was so Biancas Zukunft angeht. Und eigentlich heißt es, wenn du irgendwen rausnimmst aus dem Main-Fäden-Bereich, was bei der Women's Division auch ein Problem war lange Zeit, ehrlich gesagt auch jetzt ein Stück weit wieder ist, ne? Aber es kommt selten vor, dass man sich dann wirklich akklimatisiert. Und als Bianca rauskam in diesem Match, war mein erster Gedanke, da kommt jetzt eine Bank. Die wird dieses Match kontrollieren, sie wird es in Charge haben, sie wird die Bank sein, auf die du setzen kannst, wenn alles zusammenbricht. Die wird sich hier auch nicht zurücknehmen, die wird dahin gehen, wo es wehtut und sie wird alles unter Kontrolle haben in diesem Match. Das war mein erster Gedanke, als ich ihren Entrance gesehen habe. Und das ist ein Gedanke, der ist zwar einfach so aufgeploppt, aber der kommt ja nicht aus dem Nichts. Das heißt, Bianca trägt Jade die ganze Zeit durch diese Tag-Team-Regentschaft. Sie macht den Job. Sie hat natürlich mit Abstand immer die meiste In-Ring-Zeit. Ja, muss sie haben. Ja, Jade kannst du da ja nicht so intensiv reinbringen. Und das hätte ich nicht gedacht. Eigentlich hätte man bei WWE vielleicht gedacht, dass Jade im Schatten von Bianca irgendwie sich macht. Aber es ist tatsächlich Bianca, die, sag ich mal, mit Jade oder auch bedingt durch Jade immer mehr sogar wächst. Und Jade muss, ich kann das jetzt nicht, so gut bin ich nicht, würde ich mich nicht als Wrestling-Experte einordnen, dass ich jetzt mir anmaßen möchte zu bewerten, inwiefern Jade da jetzt irgendwie auch Fortschritte macht an der Seite von Bianca. Bestimmt wird sie sie tun. Aber faszinierend finde ich, dass der Growing-Faktor, wenn man ihn denn so nennen will, für mich auf Seiten von Bianca ist, sowohl emotional als auch von der Wahrnehmung. Chris? Ich habe mir am Anfang gedacht, dass keine der beiden wirklich Lust auf dieses Tag-Team hat. So zumindest haben sie den Anschein gemacht. Mittlerweile fühle ich bei Bianca, dass sie sich sehr wohl fühlt in dieser Rolle, weil sie, glaube ich, auch aus diesem Women's Champion Rampenlicht, vielleicht war der Druck einfach zu groß oder vielleicht konnte sie auch nicht alles zeigen, was sie konnte, aber ich glaube, sie fühlt sich gerade richtig wohl und hat einfach Spaß an dem Ganzen und hat sich, glaube ich, richtig reingefühlt. Am Anfang habe ich mir gedacht, dass beide überhaupt gar keinen Bock auf dieses Tag-Team haben. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob Bianca mittlerweile mehr Bock drauf hat. Mein Eindruck ist der, also wir können ja nicht reingucken in die Menschen. Mein Eindruck ist der, dass Bianca, sage ich mal, gute Miene zum notwendigen Spiel macht, sozusagen, und einfach professionell, finde ich, unglaublich gewachsen ist an dieser Aufgabe. Ob sie jetzt mehr Bock drauf hat, Chris meint es wahrzunehmen, oder weniger Bock drauf hat, das meine ich wahrzunehmen, wir wissen es natürlich nicht. Aber komischerweise haben Chris und ich von beiden Perspektiven kommend den Eindruck, dass Bianca gewachsen ist durch dieses Tag-Team. Und das freut mich tierisch, weil wir beide wirklich Sorgen hatten um sie. Und mittlerweile ist es so eine Art Lotte-Faktor. Wenn Lotte kommt, weißt du, die wird das Ding im Griff haben. Die wird ein souveränes Match machen. Und Bianca Belair ist mit, auch so Becky Lynch und Bayley. Du weißt, da kommen wirklich Mädels, das wird funktionieren. Da wird nicht jedes Match toll sein. Aber die sind eine Bank im Ring. Und das ist so ein Elevator für Bianca, den ich nicht zwingend so unbedingt vorausgesehen hätte, bei der es mich aber riesig freut, dass Bianca da jetzt ist. Die ist jetzt für mich wirklich made. Und du kannst sie in jede Fehde packen, in jedes Match packen. Ich würde jedes Mania-Match mit Bianca mit Kusshand nehmen mittlerweile, wenn es halbwegs gut aufgebaut ist und die Gegnerin stimmt. Die wird keinen Letdown mehr hinlegen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher und freut mich tierisch, weil ich das nicht vorausgesehen hätte, zwingend. Jo, was haben wir noch? Wir haben das dritte Match, auf das Chris und ich uns durchaus doch sehr gefreut haben. Big Bronson Reed gegen Seth freaking Rollins. Wir haben im Vorfeld überlegt, na, vielleicht geht man mit Bronson Reed, vielleicht lässt man ihn, sag ich mal, am Olymp schnuppern. Ich war zuerst ganz begeistert, als ich gesehen habe, dass Bronson quasi so weitergemacht hat, wie er vor dem Match aufgehört hat mit fröhlichen Tsunamis. Und ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Komm, mach ihn fertig, squashe Rollins. Ich hätte mich totgelacht, ja. Leider nicht. Leider nicht, denn Rollins konnte sich dann zurückfighten sozusagen und hat dann ein Match mit Bronson Reed gemacht, das ich wirklich, wirklich gut erzählt fand. Es war intensiv. Rollins wirkte, fand ich, nicht überheblich. Also sie haben sich im Ring auf Augenhöhe begegnet. Ich fand Bronson großartig. Ich fand auch Rollins richtig, richtig stark in diesem Match. Also es war genau das, was ich mir erhofft habe, muss ich sagen. Es war intensiv, es war stiff, es war sauber geführt, es hatte eine Matchgeschichte und finde ich nicht die schlechteste, nämlich dass Reed eigentlich der Goliath ist, der irgendwie auch schon dicht am Sieg war, aber Rollins konnte sich zurückkämpfen. Ich fand es auch geil, dass Reed aus dem Stomp auskicken durfte. Fand ich richtig gut. Und ich hätte sogar fast gekauft, dass er aus dem zweiten auch auskickt, aber beim Superstomp war klar, okay, da wird nichts mehr passieren. Also vom Wrestlerischen her, richtig, richtig gut. Hat mir sehr gefallen, auch wenn es nur 12,5 Minuten waren. Auch dass Bronson, er ist jetzt nicht geschwächt worden. Ja, also der Superstorm, der hat schon andere Topstars platt gemacht. Man wird wohl mit Rollins jetzt was vorhaben. Er muss jetzt in irgendeine Main-Storyline gebuckt werden. Denn sonst, warum hättest du Rollins sonst hier gewinnen lassen? Verstehe ich einfach nicht. Ich finde es schade, dass du mit Bronson den Weg jetzt wohl doch nicht gehst. Er wird damit sehr gut leben können, weil er eben jetzt auf dem Pay-Per-View ein starkes Match hatte. Deswegen wirklich 3,5 bis 4 Sterne, 4 vielleicht nicht, aber auch nicht so weit weg, wie ich fand. Und ja, Daumen hoch für diese Performance. Leider bleibt bei mir eben dieser kleine, traurige Nachgeschmack, dass unser Liebling der Herzen, Bronson Reed, es leider nicht geschafft hat. Props kriegt er trotzdem, aber eine Träne schwimmt in der leckeren Suppe. Ich weiß nicht, Chris, wie deine Suppe schmeckt. Ich würde sagen, wir haben die gleiche Suppe serviert bekommen. Dieses Match hat auf jeden Fall das geliefert, was ich mir vorgestellt habe. Und das ist einfach mal ein Seth Rollins-Match, wo ich mir nicht 20, 25 Minuten so einfach ein Technik-Festival erwarten kann. Ich habe schon gesagt, das sind alles geile Matches, das ist gut, aber ich bin dahingehend ein bisschen übersättigt. Und jetzt hat er eben so einen Jungspund vor sich mit Bronson Reed, einen Superstar, der großartiges Booking erfahren hat bei Triple H. Und jetzt haben wir so eine Rolle, wo Seth Rollins auch anders agieren kann im Ring. Und das war für mich frisch und deswegen hatte das Match eigentlich von Anfang an sehr gute Chancen, gut zu werden. Und sie haben auch nicht lange gewartet. Also Seth ist sofort auf Bronson losgegangen. Es hat ein bisschen gedauert, bis das Match dann angeläutet wurde. Und sie haben einfach volle Power gegeben. Irgendwo hat es mich sogar an Mania erinnert. Bis mit zwischen Seth und Drew, auch wenn das eher so ein Finisher-Festival war. Hier hat man einfach, glaube ich, alles richtig gemacht. Das Finish, ich war am Anfang nicht so happy, dass Bronson quasi verliert, aber man hat ihn wieder ganz gut auch darstellen lassen. Also er hatte auch diese kleine Platzwunde, die hat, glaube ich, auch geholfen, dass man sagt, okay, nach dem Superstorm kannst du schon mal verlieren und Seth Rollins mit seiner langen Erfahrung. Er ist dann auch sofort aufgestanden und Rollins hat da große Augen gemacht. Die beiden werden wohl ziemlich sicher weiter fäden, also bei Monday Night Raw. Ich hoffe, das ist mittlerweile kein Spoiler mehr. Am Donnerstag um 20.18 Uhr hat Bronson quasi in den Main Event eingegriffen und auch Seth Rollins attackiert, viele weitere Teilnehmer des Matches auch. Ein Dominik konnte, glaube ich, sich davor beschützen, bewahren. Und ich habe so irgendwie die Hoffnung, dass man quasi diese Fehde weiterführt und sich Bronson den Sieg holen kann im zweiten Match. Ob sie jetzt eine Dreier-Match-Serie machen, weiß ich nicht. Und dann könnte man sagen, dass er sich vielleicht in dieser Match-Serie durchsetzt und so dann den nächsten Schritt in den Main-Event macht. Ob man mit Seth Rollins großartig was vorhat, weiß ich nicht. Also dieses Fatal-Four-Way-Match um den Number One Contender hat er eben nicht gewonnen, das hat sich Damian Priest geholt. Ja, ich brauche es, wie gesagt, nicht mehr Seth im Main Event, aber in dieser Rolle finde ich ihn eigentlich ganz gut, weil er ist halt auf jeden Fall groß genug, um Leute elevaten zu können und er hat auch quasi gesagt, ja, I made you famous. Und Bronson, wie gesagt, ich habe mich bei Bron Breakker mehr geärgert bei dieser unnötigen Niederlagen-Serie gegen Sami Zayn und unseren guten Jay. Hier, finde ich, passt es eigentlich ganz gut hinzu in das ganze Licht. Und wenn man sich Monday Night Raw hernimmt, hat Bronson noch weiter im Main Event zeigen können, dass er eine Force ist, quasi auf die man achten muss. Von daher war ich auch hier mit dem Gesamtpaket sehr zufrieden. Also das Match hat auch Spaß gemacht. Und ich finde, dass das Finish auch sehr frisch war, sehr gut. Und man kann das ganz gut erklären, eben warum Seth hier overgegangen ist. Wäre natürlich blöd, wenn er jetzt im nächsten Match wieder gewinnt, weil das könnte ich dann weniger erklären. Super Stomp hin oder her. Es kommt mir so vor, als hätte Triple H großen Bock auf Bronson und vielleicht bekommt er von der Etage eins weiter nach oben immer gesagt, ja du, er ist jetzt nicht unser Posterboy, Brother, also behalt ihn meinetwegen im Intercontinental Championship-Bereich. Wäre schade, denn wie gesagt, ich glaube für Monday Night Raw ist er auf jeden Fall so ein Faktor, der Frische reinbringt und ich finde In-Ring großartig. Sein Gimmick verkörpert er gut. Promomäßig hat er jetzt nicht oft eine Chance bekommen, aber er hat auch so eine lässige Stimme und ich denke, das Gesamtpaket stimmt hier und hoffentlich kann er sich in dieser Fehde durchsetzen, denn Seth braucht diese Siege überhaupt nicht und ich würde ihn tatsächlich auch in dieser Rolle behalten. Meinetwegen soll ihn Bronson irgendwie abfertigen, dann geht er wieder in eine zweimonatige Pause und dann kommt er wieder zurück, um gegen einen anderen Neuankömmling so zu kämpfen, denn in dieser Rolle finde ich ihn so am angenehmsten und am besten, denn wir haben Main Event Rollins hinter uns quasi. Wir haben das alles gesehen. Und wenn er das Lachen noch einstellt, dann bin ich eigentlich wieder absolut einverstanden, ihn regelmäßig in den Shows zu sehen. Von daher, ähnlich wie bei den Damen, war das einfach ein sauberes Match und im Gesamtpaket auch storyline-technisch verpackt mit Monday Night Raw einfach eine saubere Sache. Finde ich eben auch. Eine Sache würde ich kurz aufgreifen, nachdem ich erstmal Chris Pieper und Frozen Eyes herzlich grüße, die auch sich zu uns gesellt haben. Die Frage von Chris würde ich dann, von Chris Pieper, nee, also von unserem Chris hat er keine Frage gestellt, aber von Chris Pieper, da gehen wir gleich drauf ein. Aber erstmal würde ich auf unseren Chris kurz eingehen. Er hat den Vergleich eben zwischen Bron Breakker und unserem guten, oh, jetzt komme ich auf den Namen nicht, keinen Moment, Bron Breakker und Bronson Reed, meine Güte, Bron Breakker und Bronson Reed gebracht. Und er sagte, bei Bron Breakker sei er, sagen wir mal, wütender gewesen über das Booking. Und das würde ich auch genauso sagen, wütend. Denn bei, dass Bronson Reed hier verliert, das macht mich nicht wütend. Das ist völlig okay, das kann man so booken. Das hat mich nur ein bisschen traurig gemacht. Das wäre das Adjektiv, das ich hier verwenden würde. Allerdings, Chris hat ja schon angehört, was bei Raw passiert ist. Falls am Ende Reed mit 2-1 overgeht, wäre es ja ein Traum. Ja, also normalerweise ist es bei WWE, also bei Matchregeln, wer die erste Paarung gewinnt, verliert die Serie. Also es könnte sein, dass Bronson Reed am Ende overgeht. Ich will es tatsächlich nicht glauben. Also das wäre ja ein Knaller, wenn Bronson Reed eine Match-Serie gegen Rollins gewinnen sollte. Also nicht nur irgendwie so ein Match wie Solo gegen Cena gewinnt und dann verliert er alles andere danach, sondern eine Match-Serie gegen Rollins gewinnen sollte, um danach, was weiß ich, zu machen. Das wäre der absolute Knaller. Und ich würde mich riesig freuen, wenn WWE in diese Richtung booken würde und warte es tatsächlich sehr, sehr gerne ab. Marco, Chris hat sich jetzt gerade gemutet. Wir glaubten, dass der Hall-Effekt, den du bei mir ausgemacht hast, hast ja im Chat geschrieben, ich halle leicht, dass der damit behoben sein könnte. Bitte kurze Rückmeldung, ob dem so ist. Und dann gehe ich auf Impidude kurz ein, dem ich hier auch beipflichte. Er sagt nämlich, was mit Bronson Reed hier passiert ist, ist auf jeden Fall mehr, als was mit Bronson Reed gemacht worden wäre, wenn Vince McMahon immer noch in Charge ist. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall so unterstreichen. Denn was mit Vince oder unter Vince passiert ist mit Bronson, das wissen wir. Er war nämlich mal fröhlich weg und durfte in Japan dann bei New Japan tatsächlich ja mal auch arbeiten, was ja auch durchaus eine Erfahrung ist. Aber was Vince mit Bronson gemacht hat, das ist ja uns allen noch bekannt. Ich weiß nicht, Chris, wir können es ja wieder abwechseln. Willst du das nächste Match haben wieder? Ich übernehme sehr gerne, ja. Oh, was für eins. Was für ein Match, meine Damen und Herren. WWE Women's Crown Jewel Championship. Liv Morgan hat Nia Jax besiegt und hat damit sich zur neuen Women's Crown Jewel Championess gekürt. Hat auch einen schönen Ring dafür bekommen. Ich möchte halt irgendwie ungern so Superstars kritisieren für In-Ring-Arbeit, weil ja, ich sitze hier in meiner gemütlichen Wohnung und habe ungefähr null Bumps in meinem Lebenszyklus, aber wir sprechen drüber und ich muss halt sagen, das war nichts. Das war kein gutes Match und ich habe genau das bekommen, was ich mir erwartet habe. Ein sloppy Match und irgendwo einfach das, was wir angekündigt haben. Zu viele Stories, die in einem vermischt werden. Quasi Tiffany, die reinkommt und gegen Liv Morgan eincashen möchte oder gegen Nia Jax, natürlich sehr interessant, was das für ein Match geworden wäre, ein Triple Threat Match um die Women's Championship oder die Women's World Championship oder um die Women's Crown Jewel Championship, ja. Das ist das einzige Interessante an diesem Match gewesen, aber sie hat sich dann zu eingeschüchtert gefühlt von Nia. Ich finde, dass diese Cash-Ins einfach die Magie verloren haben, ja. Die Ringrichter, die dann immer 15 Minuten verdutzt den Koffer anschauen und sich fragen, naja, bist du dir sicher? Nee, ich bin einfach zum Spaß 15 Meter hier zum Ring gelaufen. Aber gut, das ist WWE. Das wird sich auch nie ändern und hat sich bei Vince so bewährt und bei Triple H. Und wer auch immer nach Triple H übernimmt, so wird der Money in the Bank-Kofferträger oder Trägerin in dem Fall immer gebuckt. Und das ist sehr, sehr schade, denn ich denke, man hat bei diesem Koffer noch lange nicht alles Storyline-mäßig abgefrühstückt, was möglich wäre, Storyline-technisch. Da ist man super faul, finde ich. Nia Jax eben mit Tiffany Fehde, dann kommt Raquel, Dominik, also super viele Eingriffe. Und natürlich hat man vielleicht dadurch probiert, ein bisschen die Matchqualität zu kaschieren, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ähnlich wie bei Bad Blood zwischen Liv und Rhea, muss ich einfach sagen, dass mir die Liv Morgan Matches in letzter Zeit einfach nicht gefallen. Also irgendwie komme ich da auch nie rein. Es kommt irgendwie auch kein Tanz zustande zwischen ihr und ihrer Kontrahentin. Keine Ahnung, da fehlt sie im Moment an Magie. Und ja, deswegen, also ich möchte auch nicht zu lange irgendwie auf die beiden eintrampeln. Ich finde, beide Regentschaften sind im Moment in einer sehr schwachen Phase. Liv hat jetzt mit Raquel auch Rhea quasi aus den Shows geschrieben, die hat tatsächlich so eine Verletzung. Und ja, hat jetzt Io Sky als Gegnerin. Und ich befürchte, es wird das gleiche Spiel geben. Und bei Nia, boah, also ich weiß nicht, das gefühlt das erste Mal, wo wir sie oder wo ich sie beglückwünscht habe zu ihrer verbesserten Innenringqualität, seitdem irgendwie hat überhaupt nichts funktioniert. Also alle Matches mit Bayley waren furchtbar langweilig und sloppy und mit Botches versehrt und jetzt auch dieses Match mit Liv Morgan. Von daher, WWE hat sich hier selbst ein Bein gestellt, dass man diesen Titel irgendwie eingeführt hat. Ich bin mir echt nicht sicher, was das für einen Grund hatte. Die Zeremonie war aber aller Ehren wert, ne? Und jetzt hat sie einen schönen Ring. Das soll angeblich jährlich verteidigt werden. Ich persönlich glaube nicht wirklich dran. Aber gut, wir haben jetzt diesen Titel zu sehen bekommen. Der ist super groß. Der ist größer als Liv Morgan selbst. Und am Ende ist das hier mit Abstand, mit großem Abstand das schlechteste Match des Abends und ein richtiger Letdown. Also ich habe mir super wenig erwartet und selbst das haben sie irgendwie nicht erfüllt. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, vielleicht hast du ja hier so das Fünf-Sterne-Spektakel gesehen. Nee, ich würde so sagen, ich habe super wenig erwartet und ich habe es bekommen. Also das war jetzt nicht wirklich schlimmer, als ich es erwartet hätte, weil ich habe eben nicht viel erwartet. Aber ich kann ja auch verstehen, was WWE uns hier geben wollte. WWE hatte jetzt eben Liv Morgan und Nia Jax als Champions im Women's Bereich und die sind wrestlerisch jetzt nicht die allerstärksten. Ja, also Nia Jax, wir haben es mehrfach gesagt, auch in der Preview, trotz Verbesserung immer noch nicht doll. Das wird auch nichts mehr, die wird ja auch nicht jünger und das wird ja alles immer schwieriger. Und Liv Morgan finde ich tatsächlich leicht verbessert, aber auch nicht wirklich. Also stagnierend, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dass die beiden dann uns jetzt hier kein Fünf-Sterne-Match kredenzen, das ist dann auch nicht überraschend, finde ich. Ich verstehe, dass man es dann versucht, über die Booking-Geschichte so ein bisschen zu kaschieren. Aber auch das fand ich nicht doll. Also Tiffany Stratton, ich muss das so deutlich sagen. Ich verstehe kaum, wie die noch so over sein kann. Und ich freue mich riesig, dass quasi auch das Booking hier sie nicht kaputt macht. Die Saudis haben sie geliebt, ja, also sie kam rein und die Fans fanden es total großartig. Klar, Cash-In kriegt immer einen Pop. Aber ich glaube, dass Tiffy auch als solches den Pop bekommt, weil die Fans sie einfach großartig finden. Und was sie hier gerade als Kofferträgerin für ein Katastrophenbooking hinter sich hat und auch, was heißt hinter sich hat, sie ist ja mittendrin, sie hat ja noch lange nicht hinter sich, und trotzdem over ist. Das ist so ein kleiner Hinweis darauf, was wir von ihr tatsächlich vielleicht auch künftig noch erwarten können. Es ist schade, dass der Koffer für sie einerseits in den Main-Shows und in der Main-Storyline hält, aber in einer Art und Weise, die einfach nicht gut ist. Auch wie man es auflösen wird. Sie wird sich dann irgendwann gegen, naja, sag ich mal, auflehnen und bla bla bla, dann wird sie Face turn, es wird nicht besser, ja, also Tiffany als Face kann es auch nicht sein. Ich finde, Tiffany als das, was sie war, als sie hochgekommen ist, war perfekt und Tiffany als das, was jetzt ist, ist echt nicht gut und Tiffany als Face wird, gelinde gesagt, eine Katastrophe, befürchte ich. Und das ist schade, weil ich finde, Tiffany buckt sich eigentlich von selbst, also man darf es eben nicht übertreiben, finde ich, von der Inszenierung, man hat es übertrieben. Und man hat auch sie als so ein Anhängsel mittlerweile gebuckt. Und das ist schade. Und es war einfach vom Wrestlerischen zu viel und vom Overbooking eben too much. Und deswegen war es von vorne bis hinten nicht doll. Die Siegesfeier sei allen gegönnt. Liv Morgan hat sich auch sehr gefreut. Hunter hat dann Küsschen links, Küsschen rechts gegeben und sich auch mit zelebrieren lassen. Ist doch auch schön. soll man sich doch freuen über den Titel. Fand ich auch großartig. Mittlerweile checkt sogar die Security offenbar die Qualität der Titel. Hat man uns in dem ersten Einspieler ja gezeigt, als sind die Titel geliefert worden. Die Titelträger, Dinger, was immer das war, sahen aus wie kleine Särge fast schon, wurden aufgeklappt und ein Security-Mann nickt und sie werden wieder zugeklappt. Dachte ich, wunderbar. Die Security hat jetzt die Gürtel geprüft und für gut befunden. Wunderbar. So, und dann kam etwas, wo ich überhaupt nicht so glücklich war mit im Vorfeld, nämlich die Ansetzung zwischen Randy Orton und Adam Pearce. Was sie draus gemacht haben, finde ich eigentlich großartig. Eigentlich ist das die beste Art und Weise, das zu lösen. Sie haben uns dann im Ring gezeigt, dass sie eigentlich doch es sehr, sehr, sehr intensiv miteinander sozusagen nehmen. Und es gab eigentlich von Anfang an, bevor das Match losging, es ging nie los, ein Gebrawle und Geprügel ohne Ende. Alle, die versucht haben, sie auseinander zu bringen, die versucht haben, sie abzuschirmen, die sich eingemischt haben, wurden abgefertigt. Adam Pearce, einen mustergültigen RKO hat er genommen. Es sah wirklich, wirklich gut aus. Und ich dachte schon, na, wird Adam Pearce jetzt vielleicht noch handgreiflich? Nein, er war ausgenockt, von ihm kam gar nichts mehr. Und fand ich eigentlich ganz gut, wie man das da gemacht hat. Und sie haben sich dann weiter geprügelt. Es gab intensive Schlagabtausche. Und am Ende fand ich wirklich großartig den, ja, was war es? War ein Flying Elbow von ganz oben auf im Zuschauerbereich von so einer Anhöhe. Ich weiß gar nicht. Es war dieser typische Kevin Owens High-Risk-Spot. Ich fand's mega. Sie waren beide ausgenockt. Man hat das ausgefadet. Ich fand's irgendwie richtig gut. Es war frisch, was ich bei dieser Ansetzung am wenigsten erwartet hätte, dass man irgendwas Frisches macht zwischen den beiden. Randy war cool, Kevin war wieder cool. Es war so der alte Kevin Owens, den man da gesehen hat. Sie haben sich den Hintern abgearbeitet. Alle Beteiligten haben alles gegeben. Ich weiß nicht, Chris, für mich war es ein kleines Highlight tatsächlich. Also die Situation, die man hier hatte, also ich muss ehrlich zugeben, ich hatte wirklich nicht so große Lust auf dieses Match und ich habe mich dann irgendwo auch gefreut, dass man es so löst. Es hat ja Logik, also du hast ja hier auch eine Hassfehde und dass die nicht quasi auf den Gong warten, sondern sofort aufeinander losgehen, das macht doch Sinn. Was WWE oder Triple H im Moment sehr gut kann, sind diese Brawls, die sind nicht mehr so 0815, also ein bisschen geprügelt und dann werden sie getrennt von der Security, sondern man hat schon gesehen, Bronson Reed, Braun Strowman, Reed und Rollins und jetzt Owens und Randy, wenn das abgeht, dann geht es ordentlich ab und ich muss sagen, das war ein wirklich schöner RKO von Adam Pearce. Und die haben beide cool gewirkt. Also die Entrance von Owens, da habe ich mir auch gedacht, irgendwie, also ich fühle den wieder. Also er kam da rein mit diesem langsamen Schritt vielmehr, intensiv, schaut sich die Zuschauer an. Übrigens, du hast es auch erwähnt, random, dass er in Saudi-Arabien mal dabei war. Also das ist super spannend. Und du hast angesprochen, das ist Owens in seiner perfekten Form, nur die Story und sein Gimmick sind, ich habe dich geliebt, Orton, und ich dachte, die Freundschaft war dir mehr wert und ja, jetzt mag ich dich nicht mehr. Passt überhaupt nicht zu seinem Auftreten, das er hier hatte. Das ist intensiv, das ist high risk, das ist, ich hau dir ins Gesicht, lass mich in Ruhe, ich will Champion werden. Orton, ja, die Entrance, wenn die von den Zuschauern mitgesungen wird, das hat was. Und ich weiß nicht, ob er es ausmelkt oder ob er auch die Anweisung bekommt, dass er dieses Lied, all die 3 Minuten 21, wie lange es ist, keine Ahnung, dass er so lange braucht. Ich denke, das ist in dem Fall okay. Die Fans haben Spaß dran. Er hat Riesenspaß dran. Und ich hatte auch Spaß an dieser Konfrontation. Von daher auch hier erneut, muss man sagen, hat man vieles bis alles richtig gemacht. Allerdings, ich denke, jeder weiß, was auf uns zukommt. Die beiden werden aufeinandertreffen. Und ich weiß nicht, wie man das, wohin man das Ganze bringen kann. Entweder man macht es zu einem Number One Contenders Match. Wir haben ja Saturday Night's Main Event quasi als PLE vor uns. Da könnte man nochmal ein Cody Rhodes WWE Championship Match reinpacken, bevor er sich dann endgültig Richtung Final Boss Storyline abzweigt. Ich habe Ortons Heel Run schon lange gefordert, aber ich denke, Irgendwas ist hier auf jeden Fall drin, noch bei Kevin Owens. Irgendwie hat mir dieser Brawl was gegeben, was mir gefehlt hat. Irgendwie einfach mal, dass sie mir die Augen öffnen und nicht irgendwie in Orten, der von Triple H beschützt werden muss. Meine Güte. Von daher, beide haben hier gut gewirkt, beide intensiv, beide cool. Man hat die Fehde interessanter gemacht. Man hat sie auf ein neues Level gehoben. Und ich bin gespannt, was man als nächstes vorhat. Ich hoffe, dass es einfach nicht abkühlt. Man hat es jetzt auf eine gute Hitze gebracht. Und ich hoffe, dass Triple H in der Lage ist, es auch auf entsprechender Hitze zu behalten. Denn ich glaube, die beiden haben auch Bock auf dieses Match. Irgendwie, glaube ich, haben sie Bock auf diese Fehde. Und wenn man sich ein bisschen davon entfernen könnte, ein typisches Randy Orton-Match abzuliefern, sondern, weiß nicht, gib ihnen so 8 Minuten. Also man muss ja nicht hier 20 Minuten oder 25 Gunther gegen Cody Rhodes zeigen, sondern eben so ein Streetfight, wo sie eben einen solchen Brawl in einem Match machen. Da hätte ich mega Bock drauf und das würde mir sehr viel Spaß machen. Und der Sieger kriegt halt ein Championship-Match dann gegen Cody Rhodes. Wahrscheinlich macht Storyline technisch sogar mehr Sinn, dass Kevin Owens dieses Titelmatch bekommt, auch wenn er schon in Berlin eins hatte. Weil für Orton, ich glaube, in Orton und Cody steckt irgendwie mehr drin. Und ich glaube, dass Triple H sich dem auch bewusst ist. Nicht nur die Legacy, sondern natürlich auch die beiden Väter, Third Generation, klar. Und dass WWE vielleicht damit mehr machen wollen würde. Aber auch hier muss man sagen, dieses Jahr geht es sich wohl nicht mehr aus. Und das wird sich eher nach WrestleMania dann wieder irgendwie anbieten. Würde auch gleichzeitig heißen, dass Cody Rhodes WrestleMania als WWE Champion verlässt. Ich schaue schon viel zu weit, es schaudert mir, aber ich denke, das ist unsere Zukunft. Aber um hier unterm Strich zu sagen, erneut, finde ich, hat man so gut wie alles richtig gemacht bei dieser Auseinandersetzung. Ja, sind wir uns tatsächlich einig. Und du hast ja gesagt, na, wir werden wohl an einem Match der beiden nicht vorbeikommen, mindestens eins wird es wohl sein. Und so richtig heiß drauf bin ich immer noch nicht, aber wenn wir jetzt wirklich Stück für Stück, Abschnitt für Abschnitt uns das immer angucken, dann kommt jetzt eben ein neuer Abschnitt und mal gucken, was sie da draus machen. Aus diesem Abschnitt, der jetzt in Saudi-Arabien hinter uns gebracht wurde, haben sie, finde ich, das Beste rausgeholt, was man rausholen kann. Und was sie dann als nächstes rausholen, müssen wir dann mal sehen. Also ich bin immer noch eher zurückhaltend, aber ich war auch bei dieser Ansetzung in Saudi-Arabien sehr zurückhaltend. Da haben sie mich überrascht. Und Kevin Owens kann überraschen, immer. Das hat er immer gekonnt, auch gerade dann, wenn wir damit nicht gerechnet hatten. Also ein Beispiel war, glaube ich, Royal Rumble, war es 21 oder 22, ich glaube 21, wo er mit Kevin Owens ein überragendes Championship-Match beim Royal Rumble, war, glaube ich, ein Falls Count Anywhere, glaube ich. 21 oder 22. Weiß ich nicht. Was, Last Man Standing? Ja, Last Man Standing, ja, wo er festgekettet wurde, genau. Genau, ja. Da hat er uns wirklich richtig überzeugt, wo wir auch dachten, Mensch, mehr Übergangsgegner kannst du ihm auch nicht auf die Stirn schreiben. Und trotzdem haben sie richtig was rausgehauen. Ich glaube, was auch ein Faktor hier sein könnte, natürlich täuscht das. Und wir haben auch keine Ahnung. Wir mögen vollkommen daneben liegen. Aber ich glaube, die mögen sich echt. Also ich glaube, Randy und Kevin kommen, glaube ich, gut miteinander aus. Also wenn nicht, verkaufen sie es großartig vor den Kameras. Es wirkt einfach so, als ob die Bock drauf haben, miteinander zu arbeiten. Und wenn dem so sein sollte, wir wissen es ja nicht, Randy ist ja eigentlich seit seinem Comeback nur noch ein Strahlemann gefühlt und sei ihm herzlich gegönnt. Aber wenn du wirklich gut drauf bist und auf das Bock hast, was du machst und auch noch mit dem arbeiten möchtest, mit dem du arbeitest, warum nicht? Ja, die müssen auch niemandem was beweisen. Und so groß Kevin Owens auch Superstar ist, er lässt das ja nur auch nach allem, was man weiß, nicht so raushängen. Und ich glaube, ein Orton muss niemandem mehr irgendwas beweisen. Ich glaube, vielleicht täuschen, aber ich glaube, die mögen sich und die genießen es einfach gerade, was da gerade läuft. Lass uns mal überraschen. Wenn dem so ist, können die auch wrestlerisch noch richtig eine Rakete zünden. Dann möchte ich herzlich willkommen heißen und herzliche Grüße raushauen an die neuesten Ankömmlinge im Chat. Einmal der Sascha sei herzlich gegrüßt. Er hat uns auch Glückwunsch zur 300. Folge gewünscht. Und auch Luke Geld, ich würde fast sagen, ein Zuhörer und auch Boardmitglied der nicht der ersten Stunde, aber zumindest seit ich mit dabei bin, fast der ersten Stunde. Ich glaube, er ist auch seit 2014, wenn ich recht erinnere, das also auch schon im Board, also auch schon über 10 Jahre. Und was? Noch 8 Folgen, dann sind es mehr als bei Game One. Okay, also wir sind auf einem sehr guten Weg und werden auch bei Leben und Gesundheit natürlich versuchen weiterzumachen und mit euch hier weiter Podcasts an den Start zu bringen. Ja, Chris, das war jetzt zwar kein Match, aber es war ein Segment. Ich würde sagen, es zählt als Match. Und wenn du magst, darfst du dann wieder das nächste Match dir holen. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich muss sagen, Game One, das weckt viele Kindheitserinnerungen. Es war eine coole Show. Ich habe gar nicht gewusst, dass die nur 308 Folgen hat. Naja, schau. Triple Threat Match um die United States Championship. LA Knight hat Andrade und Carmelo Hayes besiegt. Und erneut muss ich sagen, ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Die drei sind ja in einer Fehde, nennen wir es Fehde. Eigentlich sind nur Andrade und Carmelo Hayes in einer Fehde. Sie hatten eine lange Matchserie und bei 3:3 hatten sie dann das Entscheidungsmatch mit LA Knight als Special Guest Referee und der hat sich nicht nehmen lassen und hat beide einfach mal abgefertigt und Nick Aldis hat gesagt, du pass auf, kriegst beide bei Crown Jewel. Und die haben alle abgeliefert. Also Carmelo Hayes, endlich mal irgendwie in so einem Pay-Per-View-Einsatz für einen Mann, der für mich, ich glaube, ich habe schon gesagt, alles mitbringt. Also ich möchte auch Michael Cole nicht nachplappern, der hat das Gleiche gesagt. Aber es ist ein Superstar, der hat einen Coolness-Faktor im Ring, ist er, finde ich, großartig. Andrade muss man nicht drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob er sich diese Kartplatzierung erwünscht hat nach seiner Rückkehr, aber ich denke, das wird ihm vielleicht zweitrangig sein. Er ist in der Promotion von seiner Freundin, Frau, keine Ahnung, also Charlotte. Und ich denke, das Geld wird auch stimmen. Und LA Knight, wir haben gesagt, der Titel ist bei ihm sehr gut aufgehoben, er verdient den Titel und nachdem er in Saudi-Arabien auch gegen Roman Reigns gezeigt hat, dass er tatsächlich wohl sein Maximum erreicht hat, ist das hier wohl die Kartplatzierung, die für ihn am besten ist. Ist super hard over, macht sein Ding einfach gut und ich denke, das ist in der Hinsicht sehr, sehr passend. Und dann haben wir ein flottes Match bekommen und es hat Spaß gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Tolle Moves, Triple Threat Matches sind in der WWE meistens auch sehr gut. Popcorn Wrestling vielleicht nicht vergleichbar in Nuancen, aber man merkt halt, dass die drei einfach in ringtechnisch sehr gut sind. Und es gab, glaube ich, nur einen kleinen, ich möchte nicht sagen Botcher, also Knight ist ausgerutscht am Seil bei seinem Parademove und sonst war da alles einfach sauber und zeigt, was man da für ein Talent hat auf jeden Fall. Und es zeigt auch, wie man mit solchen Titeln umgehen kann. Also die Intercontinental Championship, ich glaube, das ist richtig zusammengefasst, wird vom Durchschnittsbooking eigentlich gerade sehr gut dargestellt und die United States Championship ist ebenfalls in einer gut aufgehobenen Situation. Vielleicht hätte ich mir auch so einen Titelwechsel gewünscht für Carmelo Hayes, einfach um zu sehen, ob er schwimmen kann, so ein kleiner Test. Ich hoffe jetzt nicht, dass irgendwie Andrade und Carmelo aus den Shows verschwinden, ist natürlich super schwierig auch, weil wir uns im Moment in der 2-Stunden-Ära befinden, die ich noch immer als sehr gut empfinde. Aber mit Netflix, glaube ich, wird man beide Shows auf 3 anheben und dann wird man genug Zeit haben, um solchen Superstars eben das Rampenlicht zu stellen. Deswegen, lange Rede, gar keinen Sinn. Auch hier, einfach ein gutes Match. Und ich denke, man muss sich an diesen Art von Booking irgendwie ein Beispiel nehmen. Es ist flott und es bringt einfach eines auf den Punkt, nämlich die Gimmicks und die Superstars und im Moment, was man von diesem Titel erwarten kann. Und hier muss ich sagen, kann ich auf dem Finger zeigen, was mir an diesem Titel im Moment gut gefällt. Er bringt einfach Leuten wie LA Knight so das, was er verdient, was wir bei Jay gesagt haben, was eigentlich nicht so der Grund sein sollte. Aber ich denke mal, bei LA Knight hat das einfach sehr gut reingepasst. Und man gibt Andrade und Carmelo Hayes irgendwie so einen Abschluss für eine Fehde, die jetzt vielleicht nur aus einer Matchserie in Anführungszeichen bestand, aber ist eine Fehde und hat einfach Spaß gemacht, weil sie beiden einfach sehr gut harmonieren. Und das im Moment fehlt mir irgendwie bei so einem Titel wie bei den Women's Tag Team Championships. Von daher top und ich würde, weiß nicht, ist sogar vielleicht für mich das zweitbeste Match des Abends, wenn ich mir jetzt so anschaue. Rollins und Reed haben gut performt, die Damen haben gut performt, das Tag Team Match hat gut performt, aber das hier, es war einfach flott und hat Spaß gemacht. Ja, geht mir auch so. Was mir bei dem Match tatsächlich auch aufgefallen ist, ich glaube, Carmelo Hayes wird mit dem Gürtel ein bisschen was anfangen können oder er könnte damit vielleicht etwas anfangen. Also ich sage jetzt nicht, gib ihm den Gürtel, ist ein No-Brainer, der wird funktionieren. Er könnte auch genauso untergehen. Aber ich glaube, Carmelo Hayes könnte laufen mit dem Gürtel. Natürlich brauchst du gutes Booking, du brauchst auch ein gewisses Momentum. Aber ich meine tatsächlich, was in ihm zu sehen ist, auch in diesem Match, finde ich, gut rübergekommen. Da ist was, finde ich auch. Was mir überraschend auch aufgefallen ist, Andrade hatte einen Coolness-Faktor. Den hat er langsam so ein bisschen wachsend sich auch mit so kleinen optischen Veränderungen, in Anführungszeichen, so still und heimlich gewonnen. Man muss gucken, ob da Substanz hintersteckt. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der es so sieht, und ich will auch nicht zu viel reininterpretieren. Aber ich fand, Andrade wirkte auch durchaus nicht uncool in diesem Match, und ich glaube, so cool, wie ich ihn bei WWE im Main Roster auch noch nicht gesehen habe. Also das ist so ein bisschen Badass jetzt, wie er da im Look aussieht. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Match als solches, Chris hat schon gesagt, Popcorn Wrestling, so die erste Stufe in Anführungszeichen. Also da sind noch nicht alle Maiskörner geploppt sozusagen, aber das ein oder andere Popcornchen ist dabei. Es war nämlich flott, es war über weite Strecken auch sauber, und geprägt wurde das Match, zumindest habe ich es so wahrgenommen, von Carmelo Hayes und Andrade. Das hat natürlich Gründe. Die beiden haben jetzt die Match-Serie in den Knochen. Die kennen sich, die wissen, wie was funktioniert. Und ich will nicht sagen, dass LA Knight wie ein Fremdkörper wirkte. Das tat er nicht, weil er seine Spots auch gesehen und genommen hat. Aber er war für mich nicht die prägende Gestalt des Matches. Das waren eben die beiden anderen. Gleichwohl, dass er hier verteidigt, finde ich gut, es ist richtig, der Titel mag ihn und er mag den Titel auch, die Fans mögen ihn, also eigentlich alles soweit in Ordnung. Match war flott, war jetzt kein Showstealer, aber für das, was es war, gerade an der Card-Position kurz vor Main Event, hat mir auch gut gefallen. Und deswegen, wenn ich Sterne geben will, 3¼ in dem Bereich, eher 3¼, vielleicht 3½, aber eben richtig gut für das, was es war. Und ich fand auch die Länge gut. 9 Minuten, da sagt man immer, oh, hätte ja mehr sein können. Sicher, kann immer mehr sein. Aber floss gut, war sehr, sehr, sehr angenehm und sehr, sehr leicht und schön zu schauen. Und deswegen auch hier wrestlerisch absolut in Ordnung, ja, habe ich nicht viel zu sagen. Klar, man könnte natürlich auch sagen, ja, man will dann immer nur Show-Stil-Matches haben und gib doch mal und das geht noch besser. Sicherlich würde es wohl besser gehen noch, aber ich fand, das war durchaus eine runde Sache. Ja, Main-Event-Zeit. Eigentlich hätte ich das Match am liebsten Chris gegeben, aber jetzt habe ich es ja. Also, ja, ich muss jetzt überlegen, wie ich es am besten sage. Ich versuche es dann mal erstmal mit Fakten. Es war ein Match um die WWE Crown Jewel Championship. Die Mädels hatten den Titel ja bereits ausgefochten. Nun waren die Jungs dran. Cody Rhodes gegen Gunther. Im Vorfeld hatte ich echte Probleme, mich auf dieses Match zu hypen. Auch wenn wir in der Preview durchaus anerkannt haben, dass Gunther ein sehr, sehr starker Wrestler ist. Cody übrigens auch. Aber irgendwie ist Gunthers Booking-Peak vielleicht ein bisschen schon überschritten. Mit Cody habe ich seit 2,5 Jahren so meine Probleme. Und jetzt war es auch noch ein Match, das nur um einen Titel ging, der sehr groß und sehr breit ist. Und der Mehrwert ist gleich null, außer dass Cody jetzt einen schönen Ring hat. So, also dachte ich mal, gucken, vielleicht komme ich ja rein. Und komischerweise, es sind bei mir immer die Entrances, bei denen ich fühle, ob ich irgendwie glaube, das Match wird gehen oder es wird nicht gehen. Bei dem Mädels Tag Team Match hatte ich bei den Entrances das Gefühl, das wird gehen. Das wird mich heute überzeugen, ich freue mich drauf, ich habe Bock. Bei den Entrances von Cody und Gunther habe ich nichts gefühlt, nichts. Und es kann dann immer noch mal sein, dass das Match einen dann rausreißt. Bei mir hat es nicht funktioniert. Ich war zu keiner Sekunde drin. Es war gut, aber es war nicht mal richtig gut, in Anführungszeichen. Es war lang, aber auch nicht richtig lang, hat sich aber sehr, sehr lang für mich angefühlt. 21,5 Minuten, das ist jetzt nicht, sag ich mal, das zieht wie Kaugummi, aber es fühlte sich, finde ich, doch aus meiner Perspektive länger an als 21,5 Minuten. Und es gab auch natürlich Längen in diesem Match. Also da waren diese am Boden lieg und Erholungsphasen. Geworkt war es sauber, also sehr sauber. Da müssen wir auch nicht diskutieren. Ich glaube, Meltzer wird es auch toll finden, weil es wirklich sehr sauber geworkt war. Aber ich war nicht drin. Es waren auch nicht die krassen Spots, es waren auch nicht die krassesten Nearfalls. Es war ein wirklich sauber, solide geworktes Wrestling-Match, bei dem man auch wirklich nicht viele Fehler sieht und bei dem Cody und Gunther-Fans bestimmt ganz sicher auf ihre Kosten gekommen sein werden. Aber wer den beiden, sag ich mal, eher so objektiv, solide und unemotional gegenübersteht und einfach sagt, komm, ich gucke mir mal das Match an, da würde ich wirklich gerne wissen wollen, wer da jetzt wirklich mitgerissen wurde. Ich kann ja mal den Chat fragen, das interessiert mich tatsächlich. Wer von euch, von den Leuten, die das Match gesehen haben, waren da drin? Also wer fand es richtig großartig? Wer fand es irgendwie mau und wer fand es so geht so? Das interessiert mich mal. Auf die Frage von Ello gehe ich gleich ein. Und die Frage, die vorher schon gestellt wurde, wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber das würde mich mal interessieren, alle unsere Chat-Kollegen, dieses Match, wer war drin? Wer war nicht, gut, wer es nicht gesehen hat, genau, das ist auch immer gut, weil viele von unseren Usern zeichnen sich ja gerade durch die sympathische Eigenschaft aus, dass sie WWW ja gar nicht mehr verfolgen, sondern nur noch über uns sozusagen und ein paar News. Das ist eigentlich der größte Ritterschlag. Leite ich die Frage mal nach München weiter. Chris, wie warst du denn drin? Boah, ey, kra. Also, ich habe genau diese Worte hätte ich gewählt, hättest du mir das Match gegeben. Ja, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, weil du hast hier, unabhängig jetzt von der Situation, dass ich irgendwie sehr faul fand, dass man diese beiden Titel hervorgeholt hat und Champion gegen Champion macht, hast du auf dem Papier grundsätzlich ein interessantes Match, denn ich habe das beim Rumble damals sehr hart gefühlt, die beiden. Also als sie dann diese 10, 15 Minuten bekommen haben als letzte beiden Worker im Match, die haben super gut harmoniert, hier ebenfalls, ja. Aber ich muss auch zugeben, ich habe gespult. Es hat sich für mich wie 33 Minuten angefühlt. Ich bin nicht reingekommen. Und das ist jetzt nicht mal die Schuld, glaube ich, von den beiden. Es liegt irgendwie da in der Hinsicht an mir, dass ich die Cody Rhodes-Regentschaft irgendwie sehr uninteressant finde. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, muss er den Titel halten. Denn die Final-Boss-Geschichte funktioniert ohne ihn nicht. Und das muss ich ihm auch lassen. Ich muss ihm auch lassen, dass er over ist. Ich muss ihm lassen, dass er diesen Sprung gewagt hat von AEW zurück zu WWE und gefühlt der absolute Topstar ist. Ob das jetzt alles vertragsmäßig hineingeschrieben wurde, weiß ich nicht. Aber deswegen Hut ab, Cody auf jeden Fall ein großartiger Worker und ein Gesamtpaket, was man sich, glaube ich, unter WWE nicht besser hätte wünschen können als irgendwie so ein John Cena-Abklatsch, der ja offiziell ja nicht ist. Gunther auf der anderen Seite, bin natürlich großer Fan, nicht nur, dass er ständig als Wiener natürlich auch angekündigt wird, sondern ein Mann, der natürlich mit einer Intensität und einer Kraft in diese Matches ging und noch immer geht, das natürlich fürs Auge super spannend und interessant ist. Ja, als Zuschauer, ich möchte jetzt nicht irgendwie Vergleiche ziehen, aber Brock Lesnar ist nicht umsonst so ein Traumgegner von ihm. Ob wir das zu sehen bekommen, werden wir sehen. Ich bezweifle es. Aber ich glaube, in diesen Ausführungen kommt, glaube ich, auch schon die Schwäche des Matches hinein. Du hast einen Titel, um den es geht, der niemanden interessiert. Also ich könnte die gleiche Frage jetzt dir auch in den Chat stellen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand interessiert, wer Crown Jewel Champion ist. Ja? Auf der anderen Seite hast du Gunther mit einem Gimmick, das er hin und wieder auspackt, wo er dann irgendwie so ein Schnösel ist. Und das gegen Damian Priest hat schon wirklich Kratzer reingemacht bei mir. Und Cody eben, habe ich schon gesagt, er ist nicht meine Art von Superstar. Da muss man halt irgendwie durch und ja, es akzeptieren. Und dann, glaube ich, ist es schwierig, hineinzufinden in solche Matches. Und da muss, ich weiß nicht, ich muss sofort an Seth Rollins denken. An Rollins gegen Nakamura, Rollins gegen Finn Balor, Rollins gegen AJ Styles. Technisch herausragend. Das ist ein herausragendes geführtes Match und ich finde, was Gunther-Matches auch ausmacht, ist nicht nur die Intensität, die hineingeführt wird, sondern Realness-Faktor, sagen wir es mal so. Ich finde auch das Finish zum Beispiel sehr gut. Es war irgendwie für mich klar, dass Cody gewinnt, also um die Fans auch happy nach Hause zu schicken. Er ist auch das Posterboy. Aber Gunther hat jetzt nicht großartig für mich verloren, ganz im Gegenteil. Ich fand das irgendwie auch cool, dass er ihm quasi die Hand gibt und sagt, du pass auf, Respekt, du hast mich erwischt mit dem Einroller, aber nächstes Mal werde ich gewinnen. Ja? Das ist irgendwo dieses Gimmick, was ich, glaube ich, mehr mag von Gunther. Ich glaube auch, es gab eine Promo bei Monday Night Raw, wo er gesagt hat, du pass auf, Cody war besser, klar, weil ich habe verloren, aber ich bin der World Heavyweight Champion und der nächste Herausforderer wird von mir platt gemacht. Also macht man in der Hinsicht eh einiges richtig. Aber ich weiß nicht, wie ich mit solchen Matches umgehen soll. Ich komme einfach nicht mehr hinein. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich drinnen war in einem absolut technisch hochwertigen Match. Wie gesagt, ich habe sie alle schon aufgezählt. Auch das Fünf-Sterne-Match von Meltzer. Ja? Der Mann wird mehr Ahnung von Wrestling haben als ich, definitiv. Aber da habe ich ja nie und nimmer fünf Sterne gesehen. Und ich denke, das hier wird er... Also ich weiß nicht, ob er hier fünf gibt, ich würde es ihm zutrauen, weil das war sauber. Es war sauber. Was willst du denn mehr von einem Wrestling-Match im Jahr 2024? Ich denke einfach mal, dass wir uns im Moment in einem Zyklus befinden, wo man wohl das perfekte Wrestling-Match oft genug gesehen hat, weil was macht es denn aus? Da war kein Botch drin. Sie haben Storytelling auch mit hineingenommen, so viel man hierher nehmen konnte. Und ein Finish, das, glaube ich, einfach sehr gut hineinpasst. Von daher kann ich einfach nichts Negatives sagen, aber ich habe gespult, ich war nie drin. Ich war glücklich, als es vorbei war. Und das sage ich bei einem Gunther-Match. Ich bin großer Gunther-Fan, aber wie gesagt, es ist einfach die Situation, wie ich es erlebt habe. Gleichwohl, denke ich mal, ist es auf jeden Fall im Vier-Sterne-Bereich. Und erneut muss man sagen, war es im Gesamtpaket eine gute Sache. Die Zeremonie danach, ja, weiß ich nicht. Ich fand es witzig, dass dieser eine Mann die Hand von Cody nie losgelassen hat. Ich glaube, das hat Cody selbst auch irgendwie sympathisch und witzig empfunden. Und dann gab es die Feier, Triple H, der natürlich auch dabei war, Feuerwerk, und die Show ging quasi auf Air, alle waren happy. Und die Gürtel haben wir zumindest mal für ein Jahr zum letzten Mal gesehen. Die Ringe habe ich gesehen, sehr nett. Weiß nicht, ob man die in den Shows, ob man die hinein integriert. Bleibt abzuwarten, wird ziemlich egal sein, aber ich möchte einfach zwei Sachen vorwegnehmen. Das ist ein gutes Match. Das ist wahrscheinlich auch ein herausragendes Match. Und Cody Rhodes Fans, Mann, die werden die beste Zeit ihres Lebens gehabt haben. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das Zweite, was ich vorwegnehmen möchte, ist diese Show. Ich weiß nicht, ich glaube, ich komme mir gerade zum Fazit der Show. Ich habe sie schlechter erlebt beim Schauen. Bei dieser Review muss ich sagen, war es eine super saubere Show. Mega sauber. Aber das war auch mega faul von WWE, diese Champion-gegen-Champion-Geschichte. Und ich hoffe nicht, dass sie das allzu oft machen, denn das ist irgendwie so verschenkte Zeit und verschenkte Niederlage für Nia Jax und Gunther, die einfach nicht sein muss. Und deswegen möchte ich dieses Negativbeispiel auch nicht irgendwie unterm Tisch fallen lassen. Deswegen, gutes Match, aber es hat bei mir einfach nichts geweckt, gefühlsmäßig. Und ich glaube, darauf kommt es am Ende an. Ja, jedenfalls bei uns wird es darauf ankommen. Ich fand deinen Vergleich sehr interessant, den du gebracht hast, oder den Bezug, den du gebracht hast auf Meltzer. Ich habe auch überlegt, was wird Meltzer hier wohl geben? Ich glaube 4 Sterne. Also 5 sehe ich beim besten Willen. Das wäre schon hart. Wir sind ja auch nicht im Tokio-Dom. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wobei, bei WWE ist ja nun auch der Tokio-Dom mittlerweile eingekehrt, offenbar stellenweise. Wo Meltzer ja auch mit den 5 Sternen jetzt nicht mehr so geizt. Aber hier, das würde mich sehr wundern. Es war sauber. Es war auch die typische Meltzer-Länge. Ne? Also mit 20 Minuten, 21, 22. So, das ist ja so sein Ding. Aber nein, also ich sehe nicht, dass Dave hier mehr als 4 1/4 würde ich sagen, könnte Dave hier raushauen. Und ich würde sie nicht geben. Also aus den Gründen, die Chris auch gesagt hat, bin ich da tatsächlich ziemlich weit weg. Wenngleich ist, wie gesagt, eine saubere Kiste. Also unter 3,5 darf ich auch nicht gehen, weil wrestlerisch war es ja nun mal wirklich nicht verkehrt. Aber das muss ich auch sagen, die beiden können es besser. Die können es in jeder Hinsicht noch besser. Die können da noch mehr Stiffness reinbringen. Sie hätten im Vorfeld besseres Storytelling betreiben können. Sie hätten das Match stiffer geworkt, wenn man sie gelassen, beziehungsweise wenn man es von ihnen erwartet hätte, um es mal so zu sagen. Also es war für mich auch trotzdem noch die angezogene Handbremse dabei, finde ich. Und wenn die Umstände andere sind, glaube ich tatsächlich, dass da auch mehr drin wäre, aber sie waren, wie sie sind. Um jetzt mal auf Chris' Fazit zu sprechen zu kommen, das er angesprochen hat, würde ich tatsächlich es auch so sehen wie er, denn die Show war sauber. Mich stört tatsächlich in erster Linie der Main Event und das Mädels Championship Match. Also typischerweise, komischerweise, gerade die beiden Crown Jewel Championship Matches haben die Show nach unten gezogen, fand ich. Alles darüber hinaus war gut bis richtig gut. Und das ist schon eine Ansage für diese Show. Interessant finde ich auch, das finde ich an unserer Userschaft immer so großartig. Ich werde niemals Community sagen, also never. Günther sagt, er hat das Match nicht gesehen. Obikun sagt, Crown Jewel schaut er aus Gründen nicht. Finde ich total klasse. Also wirklich, ich wäre auch bei euch in der Linie mit, wenn wir eben diesen Podcast hier nicht hätten. Und das ist dann eben so, ich sagte schon, mein journalistisches Feigenblatt immer wieder, dass ich raushole, wenn ich meine, mein schlechtes Gewissen beruhigen zu müssen mit Plattitüden und 0815-Argumenten. Aber es ist ja wirklich so. Wir machen ja diesen WWE-Podcast, deswegen hören bei uns ja auch immer ab und zu mal Leute rein. Und da müssen wir eben drüber reden. Und das ist der Grund, warum ich die Show schaue. Und ich fühle mich damit auch nicht wirklich toll, ehrlich gesagt. Aber deswegen umso größer mein Respekt und meine Liebe an alle, die diese Show eben nicht gucken aus Gründen, die sie dann bewusst boykottieren. Chris und ich rufen ja auch jedes Mal auf dazu, die Show lieber nicht zu gucken und dann gucken wir sie. Ist auch sehr, sehr glaubwürdig, was wir da raushauen. Aber wir haben es ja schon ein paar Mal versucht, das zu erklären, dass wir da in so einer Bredouille sind und versuchen da irgendwie so halbwegs mit erhobenen Hauptes rauszukommen. Jeden Morgen, wenn ich in selbigen gucke, zerspringt mein Spiegel und ich habe also viel Geld zu investieren, damit ich hier irgendwie das noch hinbekomme. Damit sind wir mit der Show tatsächlich am Ende, haben aber noch tatsächlich zwei Fragen, die wir nicht unter den Tisch fallen lassen möchten. Und die erste Frage, ich muss mal gucken, wo es war. Sie ist von Chris Pieper, greifen wir jetzt mal auf. Hat eher einen Bezug zum ersten Match und die Frage geht in die Richtung, wann glauben wir denn, dass Paul Heyman wiederkommt? Ich habe da eine Idee, könnte sie auch formulieren, wird aber Chris natürlich den ersten Zugriff auf die Frage geben. Chris, wann kommt er denn wieder? Ja, vielen Dank. Ja gut, ich denke mal innerhalb der nächsten 3 Wochen, also für die Survivor Series Wargames Geschichte, glaube ich, wird man ihn zurückholen oder wird auf jeden Fall passen. Vielleicht bringt man ihn auch zurück, damit er irgendwie so die letzten Zweifel von Jay und Sammy irgendwie und Jimmy wegmacht in seiner üblichen Manier. Und ich weiß nicht, ohne ihn, glaube ich, darf dieses Wargames-Match nicht stattfinden, auch wenn er nur als Valet quasi reingeht. Aber zumindest spätestens eine Woche davor würde ich ihn zurückholen, zurückbringen und weiß nicht, so als Einschwörungs-Promo. Wie einst der Undertaker bei der Survivor Series für Team SmackDown, der rauskommt und sagt, okay, wenn ihr verliert, habt ihr es mit mir zu tun, aber ich denke, Heyman wird da definitiv mehr rauskommen. Also in welcher Manier, weiß ich nicht. Ich denke mal irgendwo um die letzten Zweifel oder wenn wir, WWE wird uns verkaufen, okay, die werden nicht mehr zusammenfinden und dann wird irgendwie Heyman entweder von Roman irgendwie auch angerufen oder ist dann plötzlich da und überrascht alle, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, in den nächsten 3 Wochen wird Heyman zurückkehren. Also ich wäre sehr überrascht, wenn er nicht im Rahmen der Survivor Series zurückkommt, vor allem in einer solchen Story, die danach ja eigentlich erledigt ist. Ich denke, Roman geht dann in eine Pause und kommt Richtung Rumble wieder zurück. Ja, also ich habe auch überlegt, also entweder kommt Heyman vor der Survivor Series oder zum Rumble, irgendwie so in dem Dreh, wird Heyman Faktor sein. Es kommt darauf an, wie du die Bloodline weiterbuchst. Wenn du den Showdown der Bloodline bei der Series haben willst, was früh wäre, finde ich, dann ist Heyman derjenige Faktor, der alle zusammenbringt. Er ist der Wise Man, er hat den Plan, er wird auch die Liebe dann wieder versprühen und keine Ahnung. Heyman fehlt auch, finde ich. Also Heyman fehlt. Heyman ist ein Faktor, der sehr, sehr viel reingebracht hat. Und auch wenn das natürlich auch wieder kalter Kaffee wäre, Heyman zurückzubringen, Heyman ist ein Faktor. Und deswegen glaube ich, entweder kurz vor der Series oder zum Rumble wird Heyman zurückkommen. Wird auch davon abhängen, was er privat so hat, was andere Projekte bei ihm für eine Prioritätenliste haben. Aber, und natürlich hängt auch davon ab, wie man die Bloodline-Storyline weiter fortführen möchte. Aber ich glaube, Heyman wird eher früher als später zurückkommen, aber ist nur Gefühl. Aber er hat ja, Stand letzter News, immer noch so die Hände im Spiel, was Storyline angeht bei der Bloodline. Also, was man gelesen hat, ohne ihn oder in seiner Absegnung funktioniert im Moment keine Promo und kein Match, oder? Nee, das glaube ich auch. Ja. Die Frage ist, ob er vielleicht überhaupt Backstage bleiben will, aus Gründen, die wir nicht kennen, familiär oder andere Joint Ventures oder whatever. Ich glaube, es wird zum Großteil auch an ihm liegen, ob er wieder vor die Kamera will. Und ich glaube, er gehört da einfach hin. Er ist zwar auch hinter der Kamera Gold wert, aber ich finde ihn vor der Kamera mindestens genauso wichtig. Also es wird an ihm liegen, glaube ich. Wenn Heyman sagt, er wird wieder vor die Kamera, wird sich, glaube ich, das Creative Team nicht sperren. Das sollte mich sehr wundern. Enno fragt, ob es wieder irgendwann Flashbacks-Podcast geben wird über große Shows aus den 90ern oder 2000ern. Ja, sicher. Jedes Jahr einer. vielleicht. Also wir sagen das jedes Jahr. Und jedes Jahr bringt Julian den Running Gag, dass er auch sich mal wieder mehr einstreuen will. Ich weiß, dass Thorsten und Roddick immer durchaus Interesse haben und auch bereitstehen. Und Chris und ich wollen das auch immer wieder mal machen. Wir müssen dann nur irgendwie mal dann auch zu Potte kommen. Es muss auch privat vor den Termin irgendwie passen. Aber wir mögen dieses Flashback-Format sehr, sehr gerne. Und wollen es auch, also es wird auf jeden Fall kommen. Auf jeden Fall wird einer kommen zu WrestleMania. Das kann ich versprechen. Da werden wir uns irgendeine Mania krallen. Ob wir zur Series einbringen, ob wir zum SummerSlam einbringen, das kann ich nicht sagen, weil wir dazu tatsächlich, Chris und ich, beide auch sehr, sehr angespannt sind im Moment, was die Situation jenseits des Wrestlings angeht. Michael Krause muss arbeiten, viel Spaß, herzliche Grüße und durchhalten bei der Arbeit. Aber die Flashbacks sind nicht weg. Ne? Also die sind nicht gestorben. Ja, auch Rumble-Flashbacks. Ich finde, für mich ist der Rumble immer noch der geilste Pay-Per-View. Ich mag den einfach. Und ich habe sie alle geguckt und ich würde auch manche Rumbles mir dann auch auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, warum nicht zum Rumble ein Flashback? Kann man auch überlegen. Also ein Rumble gucke ich auch immer gern, muss ich gestehen. Das können wir mal überlegen, ob wir uns ein Rumble raussuchen wollen. Sehr gerne. Ja, ne? Eigentlich Rumble ist gut. Fragen wir mal Thorsten und fragen wir auch nochmal Roddick. Ich möchte fast wetten, die haben auch Bock. Und dann, warum nicht? Wir können es vorsichtig versuchen zu planen, ohne große Versprechen. Aber Rumble würde mich sogar mehr reizen als Mania, weil ich glaube, wir haben die interessantesten Manias haben wir schon reviewed tatsächlich, glaube ich. Ja, man kann ja auch in den Schlamm. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber ich finde tatsächlich, da darf noch genug, ja. Aber ich finde tatsächlich auch die Rumbles ungleich kurzweiliger als die WrestleManias. Tatsächlich, weil die sind irgendwie immer putzig, muss ich sagen. Und irgendwie Botches hast du immer, du hast was Spektakuläres. Und klar, es ist auch mal langweilig, aber es wird trotzdem nie so richtig langweilig im Rumble, finde ich. Weil irgendwie denkst du weißt ja auch nicht, wer vor 20 Jahren an Nummer 14 im Rumble war. Du bist ja also dann trotzdem immer wieder nochmal überrascht. Zumindest, wenn man sie nicht irgendwie 24/7 nonstop durchguckt. Und deswegen, also Rumble, da hätte ich auch echt Bock. Also das nehmen wir mal mit, finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Pascal Schneider stellt eine sehr interessante Frage, die ich für meinen Teil zumindest sehr eindeutig beantworten kann. Und ich mache das jetzt auch gleich mal frech. Pascal Schneider fragt, würdest du bzw. ihr ohne den Podcast die Weeklies verfolgen? Ich sage es ganz deutlich, nein. Chris? Nein. Also müssen wir ganz deutlich so sagen. Also ist auch nicht abgesprochen oder sowas. Ja, wir wissen ja nicht, welche User was schreiben. Aber es ist wirklich so. Ich würde mir die Berichte angucken. Wohl auch nicht komplett regelmäßig, aber doch würde ich wohl tun. Aber safe. Ohne den Podcast, ohne euch würde ich das zeitlich nicht mehr machen, hätte ich andere Sachen. Aber ihr seid tatsächlich, oder der Podcast mit Chris und damit auch ihr, ist tatsächlich mittlerweile der Grund, warum wir uns das so antun. Und es klingt auch vielleicht ein bisschen doof, es ist gar nicht so gemeint. Es ist auch gar nicht negativ und wir müssen das ja und so. Überhaupt nicht. Wir machen das total, wirklich super, super gerne. Weil das ist wirklich ein Privileg, hier mit Chris sprechen zu dürfen, diese Live-Podcasts zu machen, mit euch uns auszutauschen über die Kommentare, auch jetzt. Ich finde es auch total geil, dass wir so eine kuschelige Runde sind. So mit roundabout gut 30 Leuten live. Das ist jetzt nicht wirklich viel, ne, aber es ist auch nicht wenig und es sind vor allen Dingen ganz häufig alte Bekannte, die wir dann hier haben. Ich habe es einleitend auch schon gesagt Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Ja, Chris hat bei den Corona-Podcasts dieses familiäre Feeling da beschrieben oder dieses gute Kumpel-Feeling. Ohne dass ich irgendeinen von euch jemals gesehen habe, verbringen wir schon jahrelang miteinander. Und das ist einfach super. Und das ist auch der Grund, warum wir das tatsächlich machen. Also Chris und ich, wir für uns sind sozusagen der Grund und ihr seid auch ein Grund. Und ja, deswegen ohne euch, kann man tatsächlich sagen, ohne euch klares Nein von uns beiden. Luke Geld fragt, das kann ich beantworten. Wie wäre denn der Rumble, bei dem Roman und Rock aus der Halle geboot worden? Sehr gern. Kurz davor hat nämlich Jens einen Herzinfarkt bekommen, in Anführungszeichen. Und bei der Rumble Review bin ich auch durchgedreht, weil man da auch versucht hat, uns Kane und Big Show als Monster irgendwie da zu kredenzeln. Es wäre der Rumble 2015. Es war eine erfrischende mittelschwere Katastrophe, zumal man auch Daniel Bryan und Dean Ambrose relativ frisch früh eliminiert hatte. Der wäre eigentlich ziemlich süß. Der 2015. Boah, das waren schon dunkle Zeiten, Alter. Ja, da ist, glaube ich, auch Reigns, glaube ich, verletzt raus, um dann wieder reinzukommen und ausgeboot zu werden. Nee, war das der oder war das ein anderer? Boah, ich glaube, es war der, wo er rausging. Ich verwechsel den 14er mit den 15er. Nee, der 14er war Batze. Da war Reigns ja bis zum Ende sehr, sehr lange drin. Da war, glaube ich, Top 5. Da wurde er noch bejubelt, genau. Ja, genau. Da dachte ich, jetzt musst du den Trigger pullen und dann hat man es leider falsch gemacht. Genau, da hat Reigns Riesen, der ganze Shield, aber Reigns am meisten, hat richtig Pops gekriegt damals. Boah, 15er war schon, das war echt eine schlechte WWE-Zeit. Holy, ich fand aber auch den 14er so geil, wo der arme Batze ausgebuht wurde und alle Bryan haben wollten, obwohl er vorher gegen Bray Wyatt verloren hatte im ersten Match. Also das war auch also spannend. Aber der 15er, der war aber auch wirklich schlecht. Der war wirklich schlecht, muss man sagen, weil also Kane und Big Show, dass die überhaupt da rein durften, okay, kann man ja machen. Kane war ja nun nicht so selten im Rumble. Aber dass die dann nachher das Feld durchflügt haben, das war schon hardcore. Oh, Meister Propper ist da. Stabil und stabile Grüße zurück. So, dann schreibt Pascal Schneider, das mit dem Nichtsehen habe ich ja schon mal angesprochen. Das wird nicht geändert. Also Chris kann man sehen und auch bewundern ab und zu im Netz. Wir haben Aufnahmen, wo man ihn sieht. das klingt euch, so shady irgendwie. Nee, das ist wir haben also, Aufnahmen, wo man ihn sieht. Das sind Schätze, aber die kann man finden. Die sind online zu sehen, in der Tat. Mich werdet ihr nie aus Gründen online sehen. Das will ich euch nicht zumuten, denn alle weiblichen Zuschauer in Zwölferreihen werden dann alle verliebt und das wollen wir nicht. Ja, vielleicht die männlichen auch, ich weiß es nicht, aber ich, nein, das wollen wir keinem antun, mich irgendwie live zu zeigen. Andys einzige Passion ist neben dem Dasein als Unterwäsche, ja, ist die Katze aus dem Sack und von da passt das schon. Chris, was ist ein Vibrationsbär? Was? Verstehe ich jetzt auch nicht. Ein Vibrationsbär. Puh, ich kann mir jetzt viel drunter vorstellen, aber auch fast gar nichts, muss ich sagen. Also, man traut dir zu, das wohl zu wissen. Also ich kann jetzt so tun, als würde ich nicht wissen, was es ist, aber ich weiß wirklich nicht, was es ist. Ein ich weiß Vibrationsbär. Es auch nicht. Also vielleicht kann uns die Regie die Auflösung geben. Ja, die Regie hat ja auch die Frage gestellt. Also das ist so eine, ich wusste auch, wer die Frage gestellt hat, egal wer sie gestellt hätte, hätte ich gewusst. Also aus einer von einer Million hätte ich gewusst, wer die gestellt hat. Aber er wird sich bestimmt nicht outen oder äußern. Wir können ja mal die Regie fragen, vielleicht weiß sie mehr. Regie? Ich weiß leider nicht, wer sich da in den Account eingehackt hat. Ja, das. Komischerweise war Markus vorhin ja auch online. Also, das war kein. Ich frag ihn mal, ob er das beantworten kann. Ja, vielleicht kann Markus das beantworten. Ja, meine Freundinnen und Freunde der Sonne, wir sind tatsächlich schon am Ende. Wir sind jetzt in der Chill-Out-Phase und ich will nicht zur Abmoderation kommen. Soweit sind wir noch überhaupt nicht, ne? Aber wir können auch den 2006er Rumble nehmen, sagt Kurt Cobain. Warum eigentlich nicht? Also es gibt schon wirklich interessante Rumbles. Das war der erste Rumble, den ich je gesehen habe. Ich glaube, jeder Rumble wird schon ein Treffer sein. Mein erster war der 92er und ich fand ihn überragend geil, als Ric Flair das Ding gewonnen hat. Der ist wirklich gut. Ich habe, glaube ich, viermal gesehen. Natürlich in deutschem Kommentar. Ich würd Rumble 2005 in die Runde werfen, einfach nur um Vince zu sehen, wie er sich beide Kreuzbänder reißt. Ja gut, das ist ja, das Meme haben wir alle tot geguckt, glaube ich. Oder das ist ein GIF oder ein Meme? Ich glaube, es ist ein GIF, ne? Also müsste man, glaube ich, sagen. Ich weiß es auch nicht so genau. Ja, aber haut gerne noch irgendwelche Fragen, Wünsche, Anträge noch raus. Da gehen wir auf jeden Fall noch ein. Denn was unser, sag ich mal, Content, unsere Tagesordnung, hier tatsächlich am Ende. Und ich sage jetzt, es soll wie gesagt keine Abmoderation sein, aber ich sage noch einmal, ich habe es glaube ich 2-3 Mal schon gesagt, ich sage es wieder, weil es Chris und mir wirklich auf dem Herzen liegt, oder besser gesagt am Herzen liegt, das so zu formulieren. Und ich will auch für Chris jetzt nicht sprechen, das maße ich mir nicht an, er bekommt gleich natürlich selbst das Wort. Aber es ist schon toll, dass wir uns hier ohne große Werbung in der Woche um 19:15 bis 21:15 hier zusammensetzen und wir sehen dann die Namen, die wir bei YouTube sehen, die wir teilweise auf der Startseite sehen, die wir im Board sehen, mit denen wir ab und zu mal schreiben, die wir ab und zu grüßen. Niemanden von denen habe ich bisher live in meinem Leben gesehen und es wird sich bei den allermeisten auch nicht ändern. Sogar Chris, mit dem ich seit 5 Jahren jetzt bald zusammen rumtiger. Chris und ich haben uns noch nie im Leben gesehen. Es hat damals mit Jens und Julian auch ein bisschen gedauert, bis wir uns mal gesehen haben. Allerdings, Jens habe ich gesehen 2019, also das hat ungefähr fast 5 Jahre gedauert. Und Julian habe ich schon früher gesehen, unseren Zack Attack 2008. Chris habe ich jetzt länger nicht gesehen, als es gedauert hat bei Julian und bei JME. Nexus und Fake Julian habe ich sehr, sehr früh gesehen, schon 2016, ganz viele andere auch. Aber tatsächlich, Chris habe ich nicht gesehen. Und obwohl ich auch Chris noch nicht gesehen habe, ist das hier wirklich etwas, was besonders ist und wofür wir immer wieder, wenn wir so Live-Shows haben, ganz, ganz herzlich Danke sagen wollen. Das Geile ist, wir müssen nicht mal Danke sagen, weil wir dafür irgendwelche Kröten kriegen oder so einen Schrott. Es ist so geil. Kein Cent. Ich will auch nichts haben. Und wenn es da irgendwas gibt, würde ich mich aufregen und würde was anderes machen. Ich meine, dann könnte ich auch woanders hingehen, wenn ich Geld haben möchte. Aber das wollen wir ja gerade gar nicht. Und deswegen ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass es so ist, wie es ist. Dafür, dass wir hier mit 30 plus X heute hier im Chat waren. Dafür, dass einige mehr, die es heute nicht geschafft haben. Ich meine, wir haben ja auch noch ein Real Life, man kann ja nicht immer über Wrestling reden oder so, dass ihr dann nachhört, dass ihr dabei seid. Es ist eine ziemlich große Hörerschaft mittlerweile geworden und ich bin wirklich dankbar für jede und jeden Einzelnen. Und die Frage, die jetzt von Endo kommt, nehmen wir auf jeden Fall nochmal an. Aber ich will auch Chris natürlich hier nicht bevormunden. Also du hast da wirklich die passenden Worte gewählt. Also die kurze Antwort auf, würde ich die Weeklies schauen mit dem Nein, ist nicht mal so krass negativ. Es ist einfach, es ist zeitlich einfach dahingehend schwierig, aber es zeigt einfach bei mir so 5 Jahre später, von Tag 1 bis 5 Jahre später habe ich jedes Mal die gleiche Vorfreude auch, dass wir da in Konversation treten und über diese Weeklies sprechen. Es ist, weiß nicht, also ich kenne mich selbst, bei vielen Dingen komme ich an einen Zenit, das ist einfach, wie ich bin. Also das kann am ersten Tag super Spaß machen, aber irgendwann merke ich, dass ich irgendwie einfach es nicht mehr fühle. Deswegen auch der Umzug von Wien nach München. Aber in der Hinsicht fühlt es sich einfach so frisch wie von Tag 1 an. Und das liegt auch natürlich an der Hörerschaft, aber auch natürlich an dir irgendwie. Hat es da gepasst von der Chemie? Es macht Spaß, man ergänzt sich gut. Und ich muss mich halt auch bei dir und bei der Hörerschaft bedanken, weil natürlich, ich war ja selbst ein Hörer und war drinnen mit Andi und JME und da irgendwie jetzt nicht in Fußstapfen zu treten, ganz im Gegenteil, sondern einfach auch Teil von dieser Show zu werden und dass man da nicht komplett zerwurstet und verprügelt wird mit Kommentaren, ist super nett und dass man da aufgenommen wurde. Ich habe ja immer schon noch ein rollendes R, das sämtliche Menschen auf dieser Welt nervt und euch offenbar nicht, von daher kann ich mich dahingehend nur bedanken. Und ja, ich habe Bock auf mehr. Ich habe Bock, da weiterhin mit euch gemeinsam zu sehen, wohin das Ganze geht. Wir haben ja einiges durchgemacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir gemeinsam das Ende von Vince McMahon sehen. Und von daher kann ich eigentlich nur sagen, vielen, vielen Dank und ich freue mich auf sämtliche weitere Podcasts mit dir, Andi, und mit euch. Ja, ich hätte mich mal entmuten sollen. Besser wäre es gewesen, aber jetzt habe ich es dann doch hingekriegt. Ja, Marco sagt, nehmt euch doch mal einen Zimmermensch. Auf solche Trivialitäten reagiere ich überhaupt schon gar nicht mehr. Aber interessant finde ich tatsächlich, was Chris gesagt hat, dass er immer noch, das hat er vorhin auch schon bei der Einleitung gesagt, dass er da immer noch das Ganze aus der Perspektive des ehemaligen Hörers sieht, der da irgendwie dazugekommen ist. Und das geht auch nicht weg. Ja, also das geht auch bei mir nicht weg. Ich bin immer noch der damals Zack und Jens gehört hat und dachte, boah, wäre schon cool, mit denen irgendwie da mal einen Podcast zu machen. Und dann ist das irgendwie passiert. Also, und auch da, so wie Chris immer sagt, er ist zu mir dazugekommen, bin ich der zu Zack und Jens dazugekommen ist. Und es ist irgendwie, man bleibt irgendwie immer Hörer. Das geht nie weg. Und das ist immer so diese Dankbarkeit zu sagen, boah, ich bin jetzt da. Wo viele andere Hörer auch zugehört haben. Und deswegen bin ich irgendwie immer auf beiden Seiten. Und das ist ein saugeiles Gefühl tatsächlich, wenn das nicht weggeht. Und eine Sache zu Chris rollendem R, ich finde das mega geil. Chris rollendes R ist ein absoluter Faktor hier in der Show und eben auch unser Nord-Süd-Gefälle. Also viel nördlicher geht es eigentlich kaum. Ein bisschen geht schon noch. Und viel südlicher geht eigentlich auch nicht mehr. Was Deutschland und ja, jetzt bist du ja in Deutschland sozusagen, da geht ja nicht mehr viel südlicher. Das ist schon mega. Genau wie es auch vorher mit Jens, wo wir das Nordostgefälle hatten, oder Julian oder Fake Julian sind ja beide ziemlich doch sehr aus dem Herzen von NRW. Das hört man auch. Also es ist schon geil, wie wir hier alle ziemlich, wie soll ich sagen, kunterbunt verteilt sind und dann doch alle irgendwo hier aufeinander rumhocken. Es sind noch zwei Fragen reingekommen, die ich sehr gerne aufgreife. Also unter Enno Maruschak hat hier diverse Fragen heute zu beantworten. Die erste Frage, schwierig, glaube ich. Er fragt nämlich, nachdem Hunter jetzt WWE übernommen hat, also zumindest im Creative, er ist ja auch nur Angestellter, und die Ausrichtung doch jetzt relativ neu ist, das ist auch richtig, und AEW auch nicht das Gelbe vom Ei ist, da müsstest du mit Jens dich, glaube ich, unterhalten. Die Frage, kann es da eine Rückkehr von JME geben? Wissen wir nicht. Fakt ist, dass Jens schon da war, bevor ich hier war. Und dass wir, das merkt ihr auch immer, wenn Zack Attack dabei ist, dass wir so diese Ältestenrechte in Anführungszeichen sehr hoch einschätzen. Das sind überhaupt keine Hierarchien, aber Chris weiß, wo er herkommt, ich weiß, wo ich herkomme und wir wissen auch, wo Jens herkommt. Und wenn, hey, Brando ist auch da, herzlich willkommen. Und wenn Jens Bock hat auf Podcast, dann ist er jederzeit wieder da. Das ist einfach so. Und ich glaube einfach, das ist bei Chris ein Faktor, das ist bei mir ein Faktor, es ist bei Zack Attack ein Faktor, es ist bei uns allen ein Faktor und es ist bei Jens ein ganz großer Faktor. Jens hat so viel zu tun. Jens ist die Seele von WI und er hat noch ganz viele andere Sachen am machen. Also Jens ist quasi immer am leidenschaftlich rotieren, in Anführungszeichen. Wenn er Bock hat, macht er das. Ich glaube aber, dass er mit WWE, da müssen wir ihn fragen, auch die Entwicklung abstellen, dass er mit WWE nicht mehr so auf einen gelben Zweig kommt. Und ich glaube auch, dass die Saudi-Show da ein Faktor ist, um es mal ganz deutlich zu sagen. Zwar ist Vince weg, aber die Leute, die jetzt WWE übernommen haben, das sind ja Leute, die mit Vince die Deals auch gemacht haben. Da steckt ja eine Menge Politik hinter. Und ich weiß jetzt nicht, ich kann in ihn nicht reingucken. Wir fragen ihn irgendwann mal, ob er Bock hat. Ich könnte mir vorstellen, eher nicht so richtig, aber ich will es auch nicht definitiv ausschließen. Und von daher ist die Antwort, ich weiß es nicht. Wenn er Bock hat, ist er jederzeit wieder auf der Brücke, in Anführungszeichen. Zweite Frage. Gibt es einen Jahresrückblick-Podcast? Chris, da würde ich, glaube ich, kommt aus dem Fenster legen. Machbar, oder? Ja, ich glaube, das ist immer sehr nett. Man erinnert sich ja auch nicht mehr an so viel und ich glaube, das Jahr hat einiges hergegeben. Also ich hätte Bock drauf. Ich glaube, das meint auch nicht, das wird aber in keiner Live-Version, glaube ich, sein, sondern eher im Rahmen unseres Wochenrückblicks. Ja, also also wir haben, glaube ich, jedes Jahr einen Jahresrückblick gemacht, Chris und ich, und machen wir auch wieder. Die Art und Weise, wie wir es machen, müssen wir gucken. Im Zweifel machen wir es so wie immer. Chris und ich sagen, wie sieht es bei dir Mittwoch aus? Er sagt, ja, passt. Oder er fragt mich und dann sagen wir, ja, geht los und dann nehmen wir irgendwas auf. Vielleicht fragen wir Zack noch, wenn er Zeit und Bock hat. Vielleicht machen wir eine Live-Kiste. Müssen wir mal schauen. Die letzten Male haben wir es aufgenommen. Wir müssen eben gucken, wie die Umstände sind. Aber Chris und ich haben definitiv vor, ein zu machen, weil wir immer Jahresrückblicke machen und weil die auch immer richtig Spaß bringt, tatsächlich. Also wir müssen langsam mal unseren Kill Cobain blocken, weil er jetzt hier meint, wir den Kasper rauslassen zu müssen. Ob schwarz eine Farbe ist, wenn schwarz keine Farbe ist, was dann? Darüber diskutiere ich nicht. Die Frage haben wir intensiv behandelt. Ihr lagt alle falsch und ich habe es richtig beantwortet. Auch das wollte Jens nicht einsehen. Ich bin einigermaßen erschüttert über die Ignoranz, die mich hier umgibt. Denn schwarz ist keine Farbe. Gibt es wieder Kalender? Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht weiß jetzt hier Chris oder Fake Julian mehr. Aber ich meine, der Kalender, ich weiß, ich darf jetzt keine interne ausbauen. Ich weiß es nämlich wirklich. Deswegen gebe ich die Frage einfach mal weiter. Cobain, weißt du mehr? Ich glaube, Kill Cobain weiß hier vielleicht weiß ein bisschen was. Ja, genau. Also wenn Brando sagt, dass es die gibt, dann passt das schon. Und genau, ja, von 2025. Ich wollte doch gerade sagen, na, die News über den Kalender. Was ist los? Und News über den Kalender poppen? Ich bin völlig verwirrt. Was? Also dieser Marco, der macht mich auch fertig heute. Ja, was bleibt uns noch zu sagen? Der Hinweis auf unser neues Format Wrestling Quartett sei hiermit gesagt. Nächste Folge, wie gesagt, mit ja, wir lassen mal offen, wer dabei ist. Aber ich habe gehört, ein großartiger Podcaster soll mit dabei sein. Mal gucken, wer kommt. Bei der ersten Folge war es Jens. Ich habe gehört, die Qualität wird nicht abfallen im Vergleich zur zweiten Folge. Überlegt euch mal, wer vielleicht dabei sein könnte. Da wird die Wahl ja doch relativ eng. Ja, mein lieber Chris, Schlussworte würde ich sagen, gebühren immer dir. Falls uns nicht doch die ein oder andere Frage hier erreicht, können wir ja schon mal so tun, als würden wir das Ganze langsam zum Ende bringen. Ja, vielen Dank. Also ich habe tatsächlich nicht mehr großartig neue Sätze rauszuwerfen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und zeigt, dass wir, glaube ich, doch regelmäßiger live kommen sollten, denn offenbar ist Interesse da. Ich muss sagen, ich habe echt nicht mit 34 Leuten gerechnet um 21.29 Uhr. Und das ist eine saubere Sache. Deswegen nochmal vielen Dank, Hut ab an euch. Und ich kann nur sagen, ich freue mich schon auf nächste Woche auch und auf den Jahresrückblick. Das ist immer eine interessante Zeit. Es kommt jetzt auch langsam die Spekulatius-Zeit. Also da freue ich mich umso mehr. Und von daher bleibt mir nichts anderes zu sagen, als hat sehr viel Spaß gemacht. Hier gibt es irgendwie der letzte Live-Podcast. 24 war übrigens der Jahresrückblick 2023. So, das ist mal ein Fun Fact. Aber war nicht Zack dabei? Ich meine doch, dass Zack dabei war. Ja, kann sein. Er ist meistens beim Rumble und beim Jahresrückblick dabei. Brando, mein Alter ist bekannt. Ich habe es heute gelüftet. Ich bin 20. Er ist 20, ja. Also damit ist diese Frage auch beantwortet. Von daher, ja, nee, das sind Gewürzspekulatius. Boah, die sind die geilsten, ja. Also hier, aha. Ah ja, Zack Attack, ja, schau. Ja, meine ich doch. Die Regie weiß alles. Crazy. Ja, und auch lustige Fragen, die sie stellen. Also, was ist jetzt der Vibrationsbär eigentlich? Aber gut. Ja, das weiß doch Marco bestimmt. Nee, einfach cool. Cool, coole Sache. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auf die nächsten 300 Folgen. Und ob als Podcast oder Zuhörer, wird sich zeigen. Aber feine Sache. Und ja, dann wünsche ich euch allen einfach noch einen wunderschönen Abend und auch eine schöne Restwoche. Aber bleibt auf jeden Fall gesund. Ist ja irgendwie auch so eine Zeit, wo man in Gefahr kommt, dass man sich da einen Schnupfen abholt. Deswegen aufpassen und bleibt gesund an dieser Stelle. Ja, Schnupfen ist das Stichwort. Mich hat es tatsächlich die letzte Woche übel zerlegt. Oh no. Also auch so richtig. Aber das Tolle ist, es ist jetzt vorbei. Ja, also wir haben den Podcast, glaube ich, Mittwoch aufgenommen. Da ging es gerade los und danach hat es mich 3 Tage übelst zerlegt. Und ich bin jetzt auf dem Weg der Besserung und dieser Podcast hat mich nochmal emotional nach vorne gebracht. Wir versuchen ja immer möglichst alle einmal zu erwähnen. Auch Pasi Hasi, der Vierte, sei hier herzlich gegrüßt. Er hat sich sehr bedankt für den Live-Podcast, hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Das freut uns und in die gleiche Kerbe haut auch der Impidude, haut auch Günther und auch Enno Maruschak. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe geht raus an euch. Ihr seid die absolut Größten. Und das Tolle ist, das ist nicht an eine graue Masse gesagt, sondern an Leute, die wir ewig schon kennen. Ich will mich nicht wiederholen. Ganz, ganz viel Freude, ganz, ganz viel Liebe. Und wir machen jetzt unsere typische Verabschiedung und sind dann raus. Tschüss sagen der Julian. Der Chris. Und tschüss sagt der Andi. Bis bald. Ciao. Tschüss.